Faust, der Tragödie erster Teil. Tönt nach alter Weise in Brudersphären Wettgesang, und ihre vorgeschriebene Reise vollendet sie mit Donnergang. Ihr Anblick gibt den Engeln Stärke, wenn keiner sie ergründen mag, die unbegreiflich hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Und schnell und unbegreiflich schnell dreht sich umher der Erde Pracht. Es wechselt Paradieses Helle mit tiefer, schauervoller Nacht. Es schäumt das Meer in breiten Flüssen am tiefen Grund der Felsen auf, und Fels und Meer wird fortgerissen in ewig schnellen Sphärenlauf. Und Stürme brausen um die Wette, vom Meer aufs Land, vom Land aufs Meer, und bilden wütend eine Kette der tiefsten Wirkung ringsumher. Da flammt ein blitzendes Verheeren den Pfade vor des Donnerschlags. Doch deine Boten, Herr, verehren das sanfte Wandeln deines Tags. Der Anblick gibt den Engeln Stärke, da keiner dich ergründen mag. Und alle deine hohen Werke sind herrlich wie am ersten Tag. Da du, o Herr, dich einmal wieder nahst und fragst, wie alles sich bei uns befinde, und du mich sonst gewöhnlich gerne sahst, so siehst du mich auch unter dem Gesinde. Verzeih, ich kann nicht hohe Worte machen, und wenn mich auch der ganze Kreis verhöhnt, mein Pathos brächte dich gewiss zum Lachen, hättest du dir nicht das Lachen abgewöhnt. Von Sonn und Welten weiß ich nichts zu sagen. Ich sehe nur, wie sich die Menschen plagen. Der kleine Gott der Welt bleibt stets von gleichem Schlag und ist so wunderlich, als wie am ersten Tag. Ein wenig besser würde er leben, hättest du ihm nicht den Schein des Himmelslichts gegeben. Er nennt's Vernunft. Und braucht's allein nur tierischer als jedes Tier zu sein. Hast du mir weiter nichts zu sagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht? Nein, Herr! Ich finde es dort wie immer herzlich schlecht. Die Menschen dauern mich in ihren Jammertagen. Ich mag sogar die Armen selbst nicht plagen. Kennst du den Faust? Den Doktor? Meinen Knecht. Fürwahr, er dient euch auf besondere Weise. Nicht irdisch ist es Torentrank noch Speise, ihn treibt die Gärung in die Ferne. Er ist sich seiner Tollheit halb bewusst. Vom Himmel fordert er die schönsten Sterne, und von der Erde jede höchste Lust. Und alle Nähe und alle Ferne befriedigt nicht die tief bewegte Brust. Wenn er mir jetzt auch nur verworren dient, so werd ich ihn bald in die Klarheit führen. Weiß doch der Gärtner, wenn das Bäumchen grünt, dass Blüt und Frucht die künftigen Jahre zieren. Was wettet ihr? Den sollt ihr noch verlieren, wenn ihr mir die Erlaubnis gebt, in meine Straße Sach zu führen. Solange er auf der Erde lebt, so lange seid ihr es nicht verboten. Es irrt der Mensch, solange er strebt. Da danke ich euch. Denn mit den Toten habe ich mich niemals gern gefangen. Am meisten liebe ich mir die vollen, frischen Wangen. Für einen Leichnam bin ich nicht zu Haus. Mir geht es mit der Katze, mit der Maus. Nun gut, es sei dir überlassen. Zieh diesen Geist von seinem Urquell ab und für ihn kannst du ihn erfassen auf deinem Wege mit herab und steh beschämt, wenn du bekennen musst, ein guter Mensch in seinem dunklen Drange ist sich des rechten Weges wohl bewusst. Schon gut, nur dauert es nicht lange. Mir ist für meine Wette gar nicht bange. Wenn ich zu meinem Zweck gelange, erlaubt ihr mir Triumph aus voller Brust. Staub soll er fressen und mit Lust, wie meine Muhme, die berühmte Schlange. Du darfst auch da nur frei erscheinen. Ich habe deinesgleichen nie gehasst. Von allen Geistern, die verneinen, ist mir der Schalk am wenigsten zur Last. Aha! Des Menschen Tätigkeit kann allzu leicht erschlaffen, er liebt sich bald die unbedingte Ruhe. Drum geb ich gern ihm den Gesellen zu, der reizt und wirkt und muss als Teufel schaffen. Doch ihr, die echten Göttersöhne, erfreut euch der lebendig reichen Schöne. Das Werdende, das ewig wirkt und lebt, umfasst euch mit der Liebe, holden Schranken. Und was in schwankender Erscheinung schwebt, befestiget mit dauernden Gedanken. Von Zeit zu Zeit sehe ich den Alten gern und hüte mich, mit ihm zu brechen. Es ist gar hübsch von einem großen Herrn, so menschlich mit dem Teufel selbst zu sprechen. Nacht. In einem hochgewölbten, engen, gotischen Zimmer, Faust. Habe nun, ach, Philosophie, Juristerei, und Medizin und leider auch Theologie durchaus studiert, mit heißem Bemühen. Da stehe ich nun, ich armer Tor, und bin so klug als wie zuvor. Heiße Magister, heiße Doktor gar, und ziehe schon an die 10 Jahr herauf, herab und quer und krumm meine Schüler an der Nase herum und sehe, dass wir nichts wissen können. Das will mir schier das Herz verbrennen. Und zwar bin ich gescheiter als alle die Laffen, Doktoren, Magister, Schreiber und Pfaffen. Mich plagen keine Skrupel noch Zweifel. Fürchte mich weder vor Hölle noch Teufel. Dafür ist mir auch alle Freud entrissen. Bilde mir nicht ein, was rechts zu wissen. Bilde mir nicht ein, ich könnte was lehren, die Menschen zu bessern und zu bekehren. Auch hab ich weder Gut noch Geld noch Ehre und Herrlichkeit der Welt. Es möchte kein Hund so länger leben. Drum hab ich mich der Magie ergeben. Ob mir durch Geisteskraft und Mund nicht manch Geheimnis würde kund, dass ich nicht mehr mit saurem Schweiß zu sagen brauche, was ich nicht weiß, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält. Schau alle Wirkenskraft und Samen und tu nicht mehr in Worten kramen. Sähst du voller Mondenschein zum letzten Mal auf meine Pein, den ich so manche Mitternacht an diesem Pult herangewacht, dann über Büchern und Papier trübselger Freund erschienst du mir, Ach, könnte ich doch auf Bergeshöhen in deinem lieben Lichte gehen, um Bergeshöhle mit Geistern schweben, auf Wiesen in deinem Dämmer weben, von allem Wissensqualm entladen, in deinem Tau gesund mich baden. Weh, steck ich in dem Kerker noch? Verfluchtes, dumpfes Mauerloch, wo selbst das liebe Himmelslicht trüb durch gemalte Scheiben bricht, beschränkt mit diesem Bücherhauf, den Würmen Nagenstaub bedeckt, den bis ans hohe Gewölb hinauf ein angeraucht Papier umsteckt, mit Gläsern, Büchsen rings umstellt, mit Instrumenten vollgepfropft, Urväter, Hausrat dreingestopft. Das ist deine Welt. Das heißt eine Welt. Und fragst du noch, warum dein Herz sich bang in deinem Busen klemmt? Warum ein unerklärter Schmerz dir alle Lebensregung hemmt? Statt der lebendigen Natur, da Gott die Menschen schuf hinein, umgibt den Rauch und Moore nur dich Tiergeripp und Totenbein. Auf! Hinaus ins weite Land! Und dies geheimnisvolle Buch von Nostradamus eigener Hand, ist dir es nicht geleit genug? Erkennest dann der Sterne Lauf, und wenn Natur dich unterweist, dann geht die Seelenkraft dir auf. Wie spricht ein Geist zum andern Geist? Umsonst das trocknes Sinnen hier die heiligen Zeichen dir erklärt. Ihr schwebt, ihr Geister neben mir. Antwortet mir, wenn ihr mich hört. Welche Wonne fließt in diesem Blick auf einmal mir durch alle meine Sinnen? Ich fühle junges, heiliges Lebensglück, neu glühend mir durch Nerv und Adern rinnen. War es ein Gott, der diese Zeichen schrieb, die mir das innere Toben stillen, das arme Herz mit Freude füllen und mit geheimnisvollem Trieb die Kräfte der Natur rings um mich her enthüllen? Bin ich ein Gott? Mir wird zu Licht. Ich schau in diesen reinen Zügen, die wirkende Natur vor meiner Seele liegen? Jetzt erst erkenn ich, was der Weise spricht. Die Geisterwelt ist nicht verschlossen. Dein Sinn ist zu, dein Herz ist tot. Auf! Bade, Schüler, unverdrossen, die irdsche Brust im Morgenrot, wie alles sich zum Ganzen webt, eins in dem anderen wirkt und lebt, wie Himmelskräfte auf und niedersteigen und sich die goldenen Eimer reichen, mit Segen duftenden Schwingen vom Himmel durch die Erde dringen, harmonisch all das All durchklingen. Welch Schauspiel! Aber ach, ein Schauspiel nur. Wo fass ich dich, unendliche Natur? Euch, Brüste, wo? Ihr Quellen alles Lebens, an denen Himmel und Erde hängt, dahin die welke Brust sich drängt. Ihr quellt, ihr tränkt, macht ich so vergebens. Wie anders wirkt dies Zeichen auf mich ein? Du, Geist der Erde, bist mir näher. Schon fühle ich meine Kräfte höher. Schon glühe ich wie von neuem Wein. Ich fühle Mut, mich in die Welt zu wagen. Der Erde Glück, der Erde Weh zu tragen. Mit Stürmen mich herumzuschlagen und in des Schiffbruchs Knirschen mich zu zagen. Es wölkt sich über mir. Der Mond verbirgt sein Licht. Die Lampe schwindet. Es dampft. Es zucken rote Strahlen mir um das Haupt. Es weht ein Schauer vom Gewölb herab und fasst mich an. Ich fühl's. Du schwebst um mich, erflehter Geist. Enthülle dich. Ach, wie's in meinem Herzen reißt. Zu neuen Gefühlen all meine Sinnen sich erwühlen. Ich fühle ganz mein Herz dir hingegeben. Du musst. Du musst. Und kostet es mein Leben. Schreckliches Gesicht. Du hast mich mächtig angezogen, an meiner Sphäre lang gesogen. Und nun? Weh, ich ertrag dich nicht. Du flehst da atmend mich zu schauen, meine Stimme zu hören, mein Antlitz zu sehen. Mich neigt dein mächtig Seelenflehen. Da bin ich. Welch erbärmlich Grauen fasst über Menschen dich. Wo ist der Seele Ruf? Wo ist die Brust, die eine Welt in sich erschuf und trug und hegte, die mit Freude beben erschwoll, sich uns den Geistern gleich zu heben? Wo bist du, Faust, des Stimme mir erklang, der sich an mich mit allen Kräften drang? Bist du es, der von meinem Hauch umwittert, in allen Lebenstiefen zittert, ein furchtsam weggekrümmter Wurm? Soll ich dir Flammenbildung weichen? Ich bin's, bin Faust, bin deinesgleichen. In Lebensfluten, im Tatensturm, weil ich auf und ab schwebe hin und her, Geburt und Grab, ein ewiges Meer, ein wechselnd Weben, ein glühend Leben. So schaff ich am sausenden Webstuhl der Zeit und wirke der Gottheit lebendiges Kleid. Der du die weite Welt umschweifst, geschäftiger Geist, wie nah fühl ich mich dir! Du gleichst dem Geist, den du begreifst, nicht mir. Nicht dir? Wem denn? Ich, Ebenbild der Gottheit, und nicht einmal dir. O Tod, ich kenn's. Das ist mein Famulus. Es wird mein schönstes Glück zunichte, dass diese Fülle der Gesichte der trockene Schleicher stören muss. Verzeiht. Ich hört euch deklamieren. Ihr lasst gewiss ein griechisch Trauerspiel. In dieser Kunst möcht ich was profitieren, denn heutzutage wirkt das viel. Ich hab es öfters rühmen hören, ein Komödiant könnt einen Pfarrer lehren. Ja, wenn der Pfarrer ein Komödiant ist, wie das denn wohl zu Zeiten kommen mag? Ach, wenn man so in sein Museum gebannt ist und sieht die Welt kaum einen Feiertag, kaum durch ein Fernglas, nur von Weitem, wie soll man sie durch Überredung leiten? Wenn ihr es nicht fühlt, ihr werdet's nicht erjagen. Wenn es nicht aus der Seele dringt und mit urkräftigem Behagen die Herzen aller Hörer zwingt. sitzt ihr nur immer, leimt zusammen, braut ein Ragout von anderer Schmaus und blast die kümmerlichen Flammen aus eurem Aschenhäufchen raus. Bewunderung von Kindern und Affen, wenn euch danach der Gaumen steht. Doch werdet ihr nie Herz zu Herzen schaffen, wenn es euch nicht von Herzen geht. Allein der Vortrag macht des Redners Glück. Ich fühle es wohl, noch bin ich weit zurück. Suche den redlichen Gewinn, sei er kein schellenlauter Tor. Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor. Und wenn's euch ernst ist, was zu sagen, ist's nötig, Worte nachzujagen? Ach Gott, die Kunst ist lang und kurz ist unser Leben. Mir wird bei meinem kritischen Bestreben doch oft um Kopf und Busen bang. Wie schwer sind nicht die Mittel zu erwerben, durch die man zu den Quellen steigt. Und ehe man nur den halben Weg erreicht, muss wohl ein armer Teufel sterben. Das Pergament? Ist das der heilige Bronnen, woraus ein Trunk den Durst auf ewig stillt? Erquickung hast du nicht gewonnen, wenn sie dir nicht aus eigener Seele quillt. Verzeiht, es ist ein groß Ergetzen, sich in den Geist der Zeiten zu versetzen, zu schauen, wie vor uns ein weiser Mann gedacht und wie wir's dann zuletzt so herrlich weit gebracht. Oh ja, bis an die Sterne weit. Mein Freund, die Zeiten der Vergangenheit sind uns ein Buch mit 7 Siegeln. Was ihr den Geist der Zeiten heißt, das ist im Grund der Herrn eigener Geist, in dem die Zeiten sich bespiegeln. Allein die Welt, des Menschen Herz und Geist, möcht jeglicher doch was davon erkennen. Ja, was man so erkennen heißt. Wer darf das Kind beim rechten Namen nennen? Die wenigen, die was davon erkannt, die töricht genug ihr volles Herz nicht warten, dem Pöbel ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gekreuzigt und verbrannt. Ich bitte euch, Freund, es ist tief in der Nacht, wir müssen's diesmal unterbrechen. Ich hätte gern nur immer fortgewacht, um so gelehrt mit euch mich zu besprechen. Doch morgen, als am ersten Ostertage, erlaubt mir ein und andere Frage. Mit Eifer habe ich mich durch Studien beflissen. Zwar weiß ich viel, doch möchte ich alles wissen. Wie nur dem Kopf nicht alle Hoffnung schwindet, der immerfort an schalem Zeuge klebt, mit gieriger Hand nach Schätzen gräbt und froh ist, wenn er Regenwürmer findet. Darf eine solche Menschenstimme hier, wo Geisterfülle mich umgab, ertönen? Doch ach, für diesmal danke ich dir, dem ärmlichsten von allen Erdensöhnen. Du rissest mich von der Verzweiflung los, die mir die Sinne schon zerstören wollte. Ach, die Erscheinung war so riesengroß, dass ich mich recht als Zwerg empfinden sollte. Den Göttern gleich ich nicht. Zu tief ist es gefühlt. Dem Wurme gleich ich, der den Staub durchwühlt. Den, wie er sich im Staube nährend lebt, des Wanderers Tritt vernichtet und begräbt. Ist es nicht Staub, was diese hohe Wand aus 100 Fächern mir verenget? Der Trödel, der mit tausendfachem Tand in dieser Mottenwelt mich dränget. Hier soll ich finden, was mir fehlt? Soll ich vielleicht in 1000 Büchern lesen, dass überall die Menschen sich gequält, dass hier und da ein Glücklicher gewesen? Was grinsest du mir, hohler Schädel, her, als dass dein Hirn wie meines einst verwirrt den leichten Tag gesucht und in der Dämmerung schwer mit Lust nach Wahrheit jämmerlich geirrt? Ihr Instrumente freilich spottet mein, mit Rad und Kämmen, Walz und Bügel. Ich stand am Tor, ihr solltet Schlüssel sein. Zwar euer Bart ist kraus, doch hebt ihr nicht die Riegel. Geheimnisvoll am lichten Tag lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben. Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und mit Schrauben. Du Altgeräte, das ich nicht gebrauch, du stehst nur hier, weil dich mein Vater brauchte. Du alte Rolle, du wirst angeraucht, solang an diesem Pult die trübe Lampe schauchte. Weit besser hätte ich doch mein Weniges verprasst, als mit dem Wenigen belastet hier zu schwitzen. Was du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen. Was man nicht nützt, ist eine schwere Last. Nur was der Augenblick erschafft, das kann er nützen. Doch warum heftet sich mein Blick auf jene Stelle? Ist jenes Fläschchen dort den Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, als wenn im nächt'gen Wald uns Mondenglanz umweht? Ich grüße dich, du einzige Fiole, die ich mit Andacht nun herunterhole. In dir verehr ich Menschenwitz und Kunst, du Inbegriff der holden Schlummersäfte, du Auszug aller tödlich feinen Kräfte, erweise deinem Meister deine Gunst. Ich sehe dich, es wird der Schmerz gelindert. Ich fasse dich, das Streben wird gemindert, des Geistes Flutstrom ebbet nach und nach. Ins hohe Meer werd ich hinausgewiesen, die Spiegelflut erglänzt zu meinen Füßen, zu neuen Ufern lockt ein neuer Tag. Nun komm herab, kristallne reine Schale, hervor aus deinem alten Futterale, an die ich viele Jahre nicht gedacht. Du glänztest bei der Väter Freudenfeste, erheitertest die ernsten Gäste, wenn einer dich dem anderen zugebracht. Der vielen Bilder künstlich reiche Pracht des Trinkers Pflicht, sie reimweis zu erklären, auf einen Zug die Höhlung auszuleeren, erinnert mich an manche Jugendnacht. Ich werde jetzt dich keinem Nachbar reichen. Ich werde meinen Witz an deiner Kunst nicht zeigen. Hier ist ein Saft, der eilig trunken macht. Mit brauner Flut erfüllt er deine Höhle. Den ich bereitet, den ich wähle, der letzte Trunk sei nun mit ganzer Seele als festlich hoher Gruß dem Morgen zugebracht. Welch tiefes Summen, welch ein heller Ton zieht mit Gewalt das Glas von meinem Munde. Verkündiget ihr dumpfen Glocken schon des Osterfestes erste Feierstunde? Ihr Chöre, singt ihr schon den tröstlichen Gesang, der einst um Grabesnacht von Engelslippen klang? Gewissheit einem neuen Bunde? sucht ihr, mächtig und gelind, ihr Himmelstöne mich am Staube! Klingt dort umher, wo weiche Menschen sind! Die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Das Wunder ist des Glaubens liebstes Kind. Zu jenen Sphären wag ich nicht zu streben, woher die holde Nachricht tönt. Und doch, an diesen Klang von Jugend aufgewöhnt, ruft er auch jetzt zurück mich in das Leben. Sonst stürzte sich der Himmelsliebekuss auf mich herab in ernster Sabbatstille. Da klang so ahnungsvoll des Glockentones Fülle und ein Gebet war brünstiger Genuss. Ein unbegreiflich holdes Sehnen trieb mich, durch Wald und Wiesen hinzugehen, und unter tausend heißen Tränen fühlte ich mir eine Welt entstehen. Dies Lied verkündete der Jugend muntre Spiele, der Frühlingsfeier freies Glück. Erinnerung hält mich nun mit kindlichem Gefühle vom letzten, ernsten Schritt zurück. O, tönet fort, ihr süßen Himmelslieder! Die Träne quillt, die Erde hat mich wieder. Vor dem Tore. Warum denn dort hinaus? Wir gehen hinaus aufs Jägerhaus. Jägerhaus? Wir aber wollen nach der Mühle wandern. Ich rate euch, nach dem Wasserhof zu gehen. Der Weg dahin ist gar nicht schön. Was tust denn du? Ich gehe mit den anderen. Nach Burgdorf kommt herauf. Gewiss, dort findet ihr die schönsten Mädchen und das beste Bier und Händel von der ersten Sorte. Da sehen wir nur die schönen Knaben. Es ist wahrhaftig eine Schmach. Gesellschaft könnten sie die allerbeste haben und laufen diesen Mädchen nach. Nein, der gefällt mir nicht. Der neue Burgemeister, nun da er es ist, wird er nur täglich dreister. Und für die Stadt, was tut denn er? Wird es nicht alle Tage schlimmer? Gehorchen soll man mehr als immer und zahlen mehr als je vorher. Ihr guten Herren, ihr schönen Frauen, so wohl geputzt und backenrot, beliebt es euch, mich anzuschauen, und seht und mildert meine Not. Nichts Besseres weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei, wenn hinten weit in der Türkei die Völker aufeinanderschlagen. Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe gleiten. Dann kehrt man abends froh nach Haus und segnet Fried und Friedenszeiten. Herr Nachbar, ja, so lasse ich's auch geschehen. Sie mögen sich die Köpfe spalten, mag alles durcheinander gehen, doch nur zu Hause bleibt's beim Alten. Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dorther sendet er fliehend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier, sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern, sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedriger Häuser, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden, aus dem Druck von Giebeln und Dächern, aus der Straßen quetschender Enge, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht, sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Fluss in Breit und Länge so manchen lustigen Nachen bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden blinken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch, hier darf ich sein. Mit euch, Herr Doktor, zu spazieren, ist ehrenvoll und ist Gewinn. Doch würd ich nicht allein mich her verlieren, weil ich ein Feind von allem Rohn bin. Das Fiedeln, Schreien, Kegelschieben ist mir ein gar verhasster Klang. Sie toben, wie vom bösen Geist getrieben, und nennen's Freude, nennen's Gesang. Jackeband und Kranz, Schmuck war er angezogen, schon um die Linde war es voll, und alles tanzte schon wie toll. Juche, juche, juch heißer, heißer he, so ging der Fiedelbogen. Und hurtig in dem Kreise ging's, sie tanzten rechts, sie tanzten links, und alle Röcke flogen. Sie wurden rot, sie wurden warm, und ruhten atmend Arm in Arm. Juche, juche, juch heißer, heißer he, und hüpft an Ellenbogen. Herr Doktor, das ist schön von euch, dass ihr uns heute nicht verschmäht und unter dieses Volksgedräng als ein so hochgelahrter geht. So nehmet auch den schönsten Krug, den wir mit frischem Trunk gefüllt. Ich bringe ihn zu und wünsche laut, dass er nicht nur den Durst euch stillt. Die Zahl der Tropfen, die ihr hegt, sei euren Tagen zugelegt. Ich nehme den Erquickungstrank. Erwidere euch allen Heil und Dank. Fürwahr, es ist sehr wohlgetan, dass ihr am frohen Tag erscheint. Habt ihr es vormals doch mit uns an bösen Tagen gut gemeint. Gar mancher steht lebendig hier, den euer Vater noch zuletzt der heißen Fieberwut entriss, als er das Seuche Ziel gesetzt. Auch damals ihr, ein junger Mann, ihr gingt in jedes Krankenhaus. Gar manche Leiche trug man fort, ihr aber kamt gesund heraus, bestandet manche harte Proben. Dem Helfer half der Helfer droben. Gesundheit! Gesundheit dem bewährten Mann, dass er noch lange helfen kann. Vor jenem droben steht gebückt, der helfen lehrt und Hilfe schickt. Welch ein Gefühl musst du, o großer Mann, bei der Verehrung dieser Menge haben. Der Menge Beifall tönet mir wie Hohn. O, könntest du in meinem Innern lesen, wie wenig Vater und Sohn solch eines Ruhmes wert gewesen. Wie könnt ihr euch darum betrüben? Tut nicht ein braver Mann genug die Kunst, die man ihm übertrug, gewissenhaft und pünktlich auszuüben? O, glücklich, wer noch hoffen kann, aus diesem Meer des Irrtums aufzutauchen. Was man nicht weiß, das eben brauchte man, und was man weiß, kann man nicht brauchen. Doch lass uns dieser Stunde schönes Gut durch solchen Trübsinn nicht verkümmern. Betrachte, wie in Abendsonne Glut die grün umgebenden Hütten schimmern. Sie rückt und weicht, der Tag ist überlebt. dort eilt sie hin und fördert neues Leben. Oh, dass kein Flügel mich vom Boden hebt, ihr nach und immer nachzustreben. Ich hatte selbst oft grillenhafte Stunden, doch solchen Trieb habe ich noch nie empfunden. Du bist dir nur des einen Triebs bewusst. O, lerne nie den anderen kennen. Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen, die eine hält in derber Liebeslust sich an die Welt mit klammernden Organen. Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust zu den Gefilden hoher Ahnen. O, gibt es Geister in der Luft, die zwischen Erd und Himmel herrschend weben, so steiget nieder aus dem goldenen Duft und führt mich weg zu neuem, buntem Leben. Ja, wäre nur ein Zaubermantel mein und trüge mich in fremde Länder, mir sollte um die köstlichsten Gewänder nicht feil um einen Königsmantel sein. Berufe nicht die wohlbekannte Schar, die Strömen sich im Dunstkreis überbreitet, dem Menschen tausendfältige Gefahr von allen Enden her bereitet. Doch gehen wir. Ergraut ist schon die Welt, die Luft gekühlt, der Nebel fällt. Am Abend schätzt man erst das Haus. Was stehst du so und blickst erstaunt hinaus? Was kann dich in der Dämmerung so ergreifen? Siehst du den schwarzen Hund durch Saat und Stoppel streifen? Ich sah ihn lange schon, nicht wichtig schien er mir. Betracht ihn recht. Für was hältst du das Tier? Für einen Pudel, der auf seine Weise sich auf der Spur des Herrn plagt. Bemerkst du, wie in weitem Schneckenkreise er um uns her und immer näher jagt? Und irr ich nicht, so zieht ein Feuerstrudel auf seinen Faden hinterdrein. Ich sehe nichts als einen schwarzen Pudel. Es mag bei euch wohl Augentäuschung sein. Mir scheint es, dass er magisch leise Schlingen zukünftigem Band um unsere Füße zieht. Ich sehe ihn ungewiss und furchtsam um uns springen, weil er statt seines Herrn zwei Unbekannte sieht. Der Kreis wird eng, schon ist er nah. Du siehst, ein Hund und kein Gespenst ist da. Er knurrt und zweifelt, legt sich auf den Bauch, er wedelt, alles Hundebrauch. Geselle dich zu uns. Komm, hier. Oh, es ist ein Pudel, der ist dir. Du stehst still, er wartet auf. Du sprichst ihn an, er strebt an dir hinauf. Verliere was, er wird es bringen, nach deinem Stock ins Wasser springen. Du hast wohl recht. Ich finde nicht die Spur von einem Geist. Und alles ist Dressur. Dem Hunde, wenn er gut gezogen, wird selbst ein weiser Mann gewogen. Ja, deine Gunst verdient er ganz und gar. Er, der Studenten trefflicher Scholar. Studierzimmer. Verlassen habe ich Feld und Auen, die eine tiefe Nacht bedeckt. Mit ahnungsvollem heil'gem Grauen in uns die bessere Seele weckt. Entschlafen sind nun wilde Triebe mit jedem ungestümen Tun. Es reget sich die Menschenliebe, die Liebe Gottes regt sich nun. Knurre nicht, Pudel! Zu den heiligen Tönen, die jetzt meine ganze Seele umfassen, will der tierische Laut nicht passen. Wir sind gewohnt, dass die Menschen verhöhnen, was sie nicht verstehen, dass sie vor dem Guten und Schönen, das ihnen oft beschwerlich ist, murren. Will es der Hund wie sie beknurren? Aber ach, schon fühle ich bei dem besten Willen Befriedigung nicht mehr aus dem Busen quillen. Aber warum muss der Strom so bald versiegen und wir wieder im Durste liegen? Davon habe ich so viel Erfahrung. Doch dieser Mangel lässt sich ersetzen. Wir lernen das Überirdische schätzen. Wir sehnen uns nach Offenbarung, die nirgends würdiger und schöner brennt als in dem Neuen Testament. Mich drängt's, den Grundtext aufzuschlagen, mit redlichem Gefühl einmal das heilige Original in mein geliebtes Deutsch zu übertragen. Geschrieben steht, im Anfang war das Wort. Hier stock ich schon, wer hilft mir weiter fort? Ich kann das Wort so hoch unmöglich schätzen, ich muss es anders übersetzen, wenn ich vom Geiste recht erleuchtet bin. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Bedenke wohl die erste Zeile, dass deine Feder sich nicht übereile. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Doch auch indem ich dieses niederschreibe, schon warnt mich was, dass ich dabei nicht bleibe. Mir hilft der Geist. Auf einmal sehe ich Rat und schreibe getrost, im Anfang war die Tat. Soll ich mit dir das Zimmer teilen, Pudel? So lass das heulen, so lass das bellen. Solch einen störenden Gesellen mag ich nicht in der Nähe leiden. Einer von uns beiden muss die Zelle meiden. Ungern heb ich das Gastrecht auf. Die Tür ist offen, hast freien Lauf. Aber was muss ich sehen? Kann das natürlich geschehen? Ist es Schatten? Ist's Wirklichkeit? Wie wird mein Pudel lang und breit? Er hebt sich mit Gewalt. Das ist nicht eines Hundes Gestalt. Welch ein Gespenst brachte ich ins Haus. Schon sieht er wie ein Nilpferd aus. Mit feurigen Augen, schrecklichem Gebiss. Oh, du bist mir gewiss. Für solche halbe Höllenbrut ist Salomonis Schlüssel gut. Drinnen gefangen ist einer. Bleibe draußen, folgt ihm keiner. Aber gebt Acht, schwebet hin, schwebet wieder. Auf und nieder. Und er hat sich losgemacht. Könnt ihr ihn nützen, lasst ihn nicht sitzen, denn er hat uns allen schon viel zu gefallen. Erst zu begegnen dem Tiere brauche ich den Spruch der Viere. Salamander soll glühen. Und dehne sich winden. Sülfe verschwinden. Kobold sich mühen. Keines der Viere steckt in dem Tiere. Es liegt ganz ruhig und grinst mich an. Bist du Geselle, ein Flüchtling der Hölle? So sieh dies Zeichen, dem sie sich beugen, die schwarzen Scharen. Schon schwillt es auf dem Borstgemach. Hinter den Ofen gebannt schwillt es wie ein Elefant. Den ganzen Raum füllt es an, es will zum Nebel zerfließen. Steige nicht zur Decke hinan, lege dich zu des Meisters Füßen. Erwarte nicht das dreimal glühende Licht. Erwarte nicht die stärkste von meinen Künsten. Wozu der Lärm? Was steht dem Herrn zu Diensten? Das also war des Pudels Kern? Ein fahrender Scholast? Der Kasus macht mich lachen. Ich salutiere den gelehrten Herrn. Ihr habt mich weidlich schwitzen machen. Wie nennst du dich? Die Frage scheint mir klein für einen, der das Wort so sehr verachtet, der weit entfernt von einem Schein nur in der Wesentiefe trachtet. Bei euch, ihr Herren, kann man das Wesen gewöhnlich aus dem Namen lesen, wo sich allzu deutlich weiß, wenn man euch Fliegengott, Verderber, Lügner heißt. Nun gut, wer bist du denn? Ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Was ist mit diesem Rätselwort gemeint? Ich bin der Geist, der stets verneint. Und das mit Recht. Denn alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Drum besser wäre es, dass nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element. Du nennst dich einen Teil und stehst doch ganz vor mir. Bescheidene Wahrheit spreche ich dir. Wenn sich der Mensch, die kleine Narrenwelt, gewöhnlich für ein Ganzes hält, ich bin ein Teil des Teils, der anfangs alles war. Ein Teil der Finsternis, die sich das Licht gebar. Das stolze Licht, das nun der Mutter Nacht den alten Rang, den Raum ihr streitig macht. Und doch gelingt's ihm nicht, da es so vieles strebt, verhaftet an den Körpern klebt. Von Körpern strömt's, die Körper macht es schön, ein Körper hemmt's auf seinem Gange. So hoffe ich, dauert es nicht lange und mit den Körpern wird's zugrunde gehen. Nun kenne ich deine würdigen Pflichten. Du kannst im Großen nichts vernichten und fängst es nun im Kleinen an. Und freilich ist nicht viel damit getan. Was sich dem Nichts entgegenstellt, das etwas, diese plumpe Welt. So viel hatte ich schon unternommen, ich wusste nicht, dir beizukommen. Mit Wellen, Stürmen, Schütteln, Brand, geruhig bleibt am Ende Meer und Land. Und dem verdammten Zeug der Tier- und Menschenbrut, dem ist nun gar nichts anzuhaben. Wie viele hab ich schon begraben und immer zirkuliert ein neues, frisches Blut. So geht es fort, man möchte rasend werden. Der Luft, dem Wasser, wie der Erden, den Winden, tausend Keime sich im trockenen, feuchten, warmen, kalten. Hätte ich mir nicht die Flamme vorbehalten, ich hätte nichts Aparts für mich. So setzest du der ewig Regen, der heilsam schaffenden Gewalt, die kalte Teufelsfaust entgegen, die sich vergebens Tücke spalt? Was anders suche zu beginnen des Chaos, wunderlicher Sohn? Wir wollen wirklich uns besinnen. Die nächsten Male mehr davon. Dürfte ich wohl diesmal mich entfernen? Ich sehe nicht, warum du fragst. Ich habe jetzt dich kennenlernen, besuche nun mich, wie du magst. Hier ist ein Fenster, hier die Türe, ein Rauchfang ist dir auch gewiss. Gestehe ich's nur, dass ich hinausspaziere, verbietet mir ein kleines Hindernis. Der Drudenfuß auf eurer Schwelle. Das Pentagramma macht dir Pein? Ei, sage mir, du Sohn der Hölle, wenn das dich band, wie kamst du denn herein? Wie ward ein solcher Geist betrogen? Beschaut es recht, es ist nicht gut gezogen. Der eine Winkel, der nach außen zu ist, wie du siehst, ein wenig offen. Das hat der Zufall gut getroffen. Und mein Gefangener wärst denn du? Das ist von ungefähr gelungen. Der Pudel merkte nichts, als er hereingesprungen. Die Sache sieht jetzt anders aus. Der Teufel kann nicht aus dem Haus. Doch warum gehst du nicht durchs Fenster? Es ist ein Gesetz der Teufel und Gespenster. Wo sie hereingeschlüpft, da müssen sie hinaus. Das erste steht uns frei. Beim zweiten sind wir Knechte. Die Hölle selbst hat ihre Rechte? Das finde ich gut. Da ließe sich ein Pakt und sicher wohl mit euch, ihr Herren, schließen. Was man verspricht, das sollst du rein genießen. Dir wird davon nichts abgezwackt. Doch das ist nicht so kurz zu fassen und wir besprechen das zunächst. Doch jetzt so bitte ich hoch und höchst für dieses Mal mich zu entlassen. So bleibe doch noch einen Augenblick, um mir erst Gute mehr zu sagen. Jetzt lasst mich los. Ich komme bald zurück. Dann magst du nach Belieben fragen. Ich habe dir nicht nachgestellt. Bist du doch selbst ins Garn gegangen. Den Teufel halte, wer ihn hält. Er wird ihn nicht so bald zum zweiten Male fangen. Wenn dir's beliebt, so bin ich auch bereit, dir zur Gesellschaft hier zu bleiben. Doch mit Bedingnis, dir die Zeit durch meine Künste würdig zu vertreiben. Ich sehe es gern, das steht dir frei. Nur, dass die Kunst gefällig sei. Du wirst, mein Freund, für deine Sinnen in dieser Stunde mehr gewinnen als in des Jahres einerlei. Was dir die zarten Geister singen, die schönen Bilder, die sie bringen, sind nicht ein leeres Zauberspiel. Auch dein Geruch wird sich ergetzen, dann wirst du deinen Gaumen letzen und dann entzückt sich dein Gefühl. Bereitung braucht es nicht voran. Beisammen sind wir. Fange dann! Schwinde die dunklen Wölbungen oben, reizende Schaue freundlich der blaue Äther herein. Wären die dunklen Wolken zerronnen, Sternelei funkeln, mildere Sonnen scheinen herein. Himmlische Söhne, geistige Schöne, schwankende Beugung schweget vorüber, sehnende Neigung folget hinüber. Und der Gewänder, flatternde Bänder, decken die Länder, decken die Laube, wo sich fürs Leben tief in Gedanken Liebende geben. Er schläft. So recht, ihr Luft, ihr zarten Jungen, ihr habt ihn treulich eingesungen. Für dies Konzert bin ich in eurer Schuld. Du bist noch nicht der Mann, den Teufel festzuhalten. Umgaukelt ihn mit süßen Traumgestalten, versenkt ihn in ein Meer des Wahns. Doch dieser schwere Zauber zu zerspalten, bedarf ich eines Rattenzahns. Nicht lange brauche ich zu beschwören, schon raschelt eine hier und wird sogleich mich hören. Der Herr der Ratten und der Mäuse, der Fliegen, Frösche, Wanzenläuse, befiehlt dir, dich hervorzuwagen und diese Schwelle zu benagen, so wie er sie mit Öl betupft. Da kommst du schon hervorgehupft. Nur frisch ans Werk. Die Spitze, die mich band, sitzt ganz vorne an der Kante. Noch einen Biss. So ist's geschehen. Nun, Fauste, träume fort. Bis wir uns wiedersehen. Bin ich denn abermals betrogen? Verschwindet so der geisterreiche Drang, dass mir ein Traum den Teufel vorgelogen und dass ein Pudel mir entsprang? Studierzimmer. Es klopft. Herein! Wer will mich wieder plagen? Ich bin's! Herein! Du musst es dreimal sagen! Herein denn! So gefällst du mir. Wir werden, hoffe ich, uns vertragen. Denn dir die Grillen zu verjagen, bin ich als edler Junker hier in rotem, goldverbrämtem Kleide, das Mäntelchen von starrer Seide, die Hahnfeder auf dem Hut mit einem langen, spitzen Degen und rate nun dir, kurz und gut dergleichen gleichfalls anzulegen, damit du losgebunden frei erfahrest, was das Leben sei. In jedem Kleide werd ich wohl die Pein des engen Erdelebens fühlen. Ich bin zu alt, um nur zu spielen, zu jung, um ohne Wunsch zu sein. Was kann die Welt mir wohl gewähren? Entbehren sollst entbehren. Das ist der ewige Gesang, der jedem an die Ohren klingt, den unser ganzes Leben lang uns heiser jede Stunde singt. Und so ist mir das Dasein eine Last. Der Tod erwünscht, das Leben mir verhasst. Oh, wär ich vor des hohen Geistes Kraft entzückt, entseelt dahin gesunken. Und doch hat jemand einen braunen Saft in jener Nacht nicht ausgetrunken. Das Spionieren scheint's ist deine Lust. Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir bewusst. Wenn aus dem schrecklichen Gewühle ein süß bekannter Ton mich zog, den Rest von kindlichem Gefühle mit Anklang froher Zeit betrug, so fluch ich allem, was die Seele mit Lock und Gaukelwerk umspannt und sie in diese Trauerhöhle mit Blend- und Schmeichelkräften band. Verflucht voraus die hohe Meinung, womit der Geist sich selbst umfängt. Verflucht das blendende Erscheinung, die sich an unsere Sinne drängt. Verflucht, was uns in Träumen heuchelt, des Ruhms der Namensdauer trug. Verflucht, was als Besitz uns schmeichelt, als Weib und Kind, als Knecht und Pflug. Verflucht sei Mammon, wenn mit Schätzen er uns zu kühnen Taten regt, wenn er zu müßigem Ergetzen die Polster uns zurechterlegt. Fluch sei dem Balsamsaft der Trauben. Fluch jener höchsten Liebeshold, Fluch sei der Hoffnung, Fluch dem Glauben und Fluch vor allem der Geduld. Hör auf, mit deinem Gram zu spielen, da wie ein Geier dir am Leben frisst. Die schlechteste Gesellschaft lässt dich fühlen, dass du ein Mensch mit Menschen bist. Doch so ist's nicht gemeint, dich unter das Pack zu stoßen. Ich bin keiner von den Großen. Doch willst du mit mir vereint deine Schritte durchs Leben nehmen, so würde ich mich gern bequemen, dein zu sein, auf der Stelle. Ich bin dein Geselle und mache ich dir's recht, bin ich dein Diener, bin dein Knecht. Und was soll ich dagegen dir erfüllen? Dazu hast du noch eine lange Frist. Nein, nein, der Teufel ist ein Egoist und tut nicht leicht um Gottes Willen, was einem anderen nützlich ist. Sprich die Bedingung deutlich aus. Ein solcher Diener bringt Gefahr ins Haus. Ich will mich hier zu deinem Dienst verbinden, auf deinen Wink nicht rasten und nicht ruhen. Wenn wir uns drüben wiederfinden, so sollst du mir das Gleiche tun. Das drüben kann mich wenig kümmern. Schlägst du es, diese Welt zu trümmern, die andere mag danach entstehen. Aus dieser Erde quillen meine Freuden und diese Sonne scheinet meine Leiden. Kann ich mich erst von ihnen scheiden, dann mag was will und kann geschehen. In diesem Sinne kannst du es wagen. Verbinde dich. Du sollst in diesen Tagen mit Freuden meine Künste sehen. Ich gebe dir, was noch kein Mensch gesehen. Was willst du, armer Teufel, geben? Ward eines Menschengeist in seinem hohen Streben von deinesgleichen je gefasst? Doch hast du Speise, die nicht sättigt? Hast du rotes Gold, das ohne Rast Quecksilber gleich dir in der Hand zerrinnt? Ein Spiel, bei dem er nie gewinnt? Ein Mädchen, das an meiner Brust mit Äugeln schon dem Nachbarn sich verbindet? Der Ehre, schöne Götterlust, die wie ein Meteor verschwindet, zeig mir die Frucht, die fault, ehe man sie bricht, und Bäume, die sich täglich neu begrünen. Ein solcher Auftrag schreckt mich nicht, mit solchen Schätzen kann ich dienen. Doch, guter Freund, die Zeit kommt auch heran, wo wir was Guts in Ruhe schmausen mögen. Werd ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, so sei es gleich um mich getan. Kannst du mich schmeichelnd je belügen, dass ich mir selbst gefallen mag? Kannst du mich mit Genuss betrügen? Das sei für mich der letzte Tag. Die Wette biete ich. Topp! Und Schlag auf Schlag. Werd ich zum Augenblicke sagen, verweile doch, du bist so schön, dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Dann mag die Totenglocke schallen, dann bist du deines Dienstes frei. Die Uhr mag stehen, der Zeiger fallen, es sei die Zeit für mich vorbei. Ich werde heute gleich beim Doktor Schmaus als Diener meine Pflicht erfüllen. Nur eins, um Lebens- oder Sterbens willen, bitte ich mir ein paar Zeilen aus. Auch was Geschriebenes forderst du, Pedant? Hast du noch keinen Mann, nicht Mannes Wort gekannt? Was willst du, böser Geist, von mir? Erz, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Meißel, Feder schreiben? Ich gebe jede Wahl dir frei. Wie magst du deine Rednerei nur gleich so hitzig übertreiben? Ist doch ein jedes Blättchen gut. Du unterzeichnest dich mit einem Tröpfchen Blut. Wenn dies dir völlig Genüge tut, so mag es bei der Fratze bleiben. Blut ist ein ganz besonderer Saft. Nur keine Furcht, dass ich dies Bündnis breche. Das Streben meiner ganzen Kraft ist gerade das, was ich verspreche. Lass in den Tiefen der Sinnlichkeit uns glühende Leidenschaften stillen. In undurchdrungenen Zauberhüllen sei jedes Wunder gleich bereit. Stürzen wir uns in das Rauschen der Zeit, ins Rollen der Begebenheit, da mag denn Schmerz und Genuss, Gelingen und Verdruss miteinander wechseln, wie es kann. Nur rastlos betätigt sich der Mann. Oh, glaube mir, der manche tausend Jahre an dieser harten Speise kaut, dass von der Wiege bis zur Bahre kein Mensch den alten Sauerteig verdaut. Glaub unser einem, dieses Ganze ist nur für einen Gott gemacht. Er findet sich in einem ewigen Glanze. Uns hat er in die Finsternis gebracht. Und euch taugt einzig Tag und Nacht. Was bin ich denn, wenn es nicht möglich ist, der Menschheit Krone zu erringen, nach der sich alle Sinne dringen? Du bist am Ende, was du bist. Setz dir Perücken auf von Millionen Locken. Setz deinen Fuß auf ellenhohe Socken. Du bleibst doch immer, was du bist. Ich fühl's, vergebens hab ich alle Schätze des Menschengeists auf mich herbeigerafft. Und wenn ich mich am Ende niedersetze, quillt innerlich doch keine neue Kraft. Ich bin nicht um ein Haar breit höher, bin dem Unendlichen nicht näher. Mein guter Herr, ihr seht die Sachen, wie man die Sachen eben sieht. Wir müssen das gescheiter machen, ehe uns des Lebens Freude flieht. Drum frisch lass alles Sinnen sein und grad mit in die Welt hinein. Ich sage es dir, ein Kerl, der spekuliert, ist wie ein Tier. Auf dürrer Heide von einem bösen Geist im Kreis herumgeführt und ringsumher liegt schöne grüne Weide. Wie fangen wir das an? Wir gehen eben fort. Was ist das für ein Marterort? Was heißt das für ein Leben führen? Sich und die junge Sauen wie hieren. Lass du das dem Herrn Nachbar wanzt. Was willst du dich das Stroh zu dreschen plagen? Das Beste, was du wissen kannst, darfst du den Buben doch nicht sagen. Gleich höre ich einen auf dem Gange. Mir ist es nicht möglich, ihn zu sehen. Der arme Knabe wartet lange. Der darf nicht ungetröstet gehen. Komm, gib mir deinen Rock und Mütze. Die Maske muss mir köstlich stehen. Nun überlass es meinem Witze. Ich brauche nur ein Viertelstündchen Zeit. Indessen mache dich zur schönen Fahrt bereit. Verachte nur Vernunft und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Kraft. Lass nur in Blend- und Zauberwerken dich von dem Lügengeist bestärken, so hab ich dich schon. Unbedingt. Ihm hat das Schicksal einen Geist gegeben, der ungebändigt immer vorwärts dringt und dessen übereiltes Streben der Erdefreuden überspringt. Den schlepp ich durch das Windeleben, durch flache Unbedeutenheit. Er soll mir zappeln, starren, kleben und seiner Unersättlichkeit soll Speis und Trank vor gierigen Lippen schweben. Er wird Erquickung sich umsonst erflehen. Und hätte er sich auch nicht dem Teufel übergeben, er müsste doch zugrunde gehen. Ich bin all hier erst kurze Zeit und komme voller Ergebenheit, einen Mann zu sprechen und zu kennen, den alle mir mit Ehrfurcht nennen. Eure Höflichkeit erfreut mich sehr. Ihr seht ja den Mann wie andere mehr. Habt ihr euch sonst schon umgetan? Ich bitte euch, nehmt euch meiner an. Ich komme mit allem guten Mut, leidlichem Geld und frischem Blut. Meine Mutter wollte mich kaum entfernen, möchte gern was Rechts hier außen lernen. Da seid ihr eben recht am Ort. Aufrichtig möchte schon wieder fort. In diesen Mauern, diesen Hallen, will es mir keineswegs gefallen. Es ist ein gar beschränkter Raum. Man sieht nichts Grünes. Keinen Baum. Und in den Sälen auf den Bänken vergeht mir Hören, Sehen und Denken. Das kommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Kind der Mutter Brust nicht gleich im Anfang willig an, doch bald ernährt es sich mit Lust. So wird's euch an der Weisheit brüsten, mit jedem Tage mehr gelüsten. An ihrem Hals will ich mit Freuden hangen. Doch sagt mir nur, wie kann ich hingelangen? Erklärt euch, ehe ihr weitergeht, was wählt ihr für eine Fakultät? Ich wünsche recht gelehrt zu werden und möchte gern, was auf der Erden und in dem Himmel ist, erfassen, die Wissenschaft und die Natur. Da seid ihr auf der rechten Spur. Doch müsst ihr euch nicht zerstreuen lassen. Ich bin dabei mit Seel und Leib. Doch freilich würde mir behagen ein wenig Freiheit und Zeitvertreib an schönen Sommerfeiertagen. Gebrauch der Zeit, sie geht so schnell von hinnen. Doch Ordnung lehrt euch Zeit gewinnen. Mein teurer Freund, ich rat euch drum zuerst Collegium Logicum. Da wird der Geist euch wohl dressiert, in spanische Stiefeln eingeschnürt, dass er bedächtiger sofort anhin schleiche die Gedankenbahn und nicht etwa die kreuz und quer irrlich telliere hin und her. Dann lehret man euch manchen Tag das, was ihr sonst auf einen Schlag getrieben, als Essen und Trinken frei, eins, zwei, drei dazu nötig sei. Zwar ist's mit der Gedankenfabrik wie mit einem Webermeisterstück, wo ein Tritt tausend Fäden regt, die Schifflein herüber, hinüberschießen, die Fäden ungesehen fließen, ein Schlag tausend Verbindungen schlägt. Der Philosoph, der tritt herein und beweist euch, es müsst so sein. Das erste wäre so, das zweite so und drum das dritte und vierte so. Und wenn das erste und zweite nicht wäre, das dritte und vierte wäre nimmermehr. Das preisen die Schüler aller Orten. Sind aber keine Weber geworden. Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben, sucht erst den Geist herauszutreiben. Dann hat er die Teile in seiner Hand. Fehlt leider nur das geistige Band. Enchairesin Naturae nennt's die Chemie. Spottet ihrer selbst und weiß nicht wie. Kann euch nicht eben ganz verstehen. Es wird nächstes schon besser gehen, wenn ihr lernt, alles reduzieren und gehörig klassifizieren. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf herum. Nachher, vor allen anderen Sachen, müsst ihr euch an die Metaphysik machen. Da seht, dass ihr tiefsinnig fasst, was in des Menschen Hirn nicht passt. Für was dreingeht und nicht dreingeht, ein prächtig Wort zu Diensten steht. Doch vorerst dieses halbe Jahr nehmt ja der besten Ordnung wahr. 5 Stunden habt ihr jeden Tag, seid drinnen mit dem Glockenschlag, habt euch vorher wohl präpariert, Paragraphos, wohl einstudiert, damit ihr nachher besser seht, dass er nichts sagt, als was im Buche steht, doch euch des Schreibens ja befleißt, als diktiert euch der Heiliggeist. Das sollt ihr mir nicht zweimal sagen. Ich denke mir, wie viel das nützt. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Doch wählt mir eine Fakultät! Zur Rechtsgelehrsamkeit kann ich mich nicht bequemen. Ich kann es euch so sehr nicht übel nehmen. Ich weiß, wie es um diese Lehre steht. Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zum Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Weh dir, dass du ein Enkel bist. Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage. Mein Abscheu wird durch euch vermehrt. Oh, glücklich der, den ihr belehrt. Fast möchte ich nun Theologie studieren. Ich wünschte nicht, euch irre zu führen. Was diese Wissenschaft betrifft, es ist so schwer, den falschen Weg zu meiden. Es liegt in ihr so viel verborgenes Gift. Und von der Arznei ist es kaum zu unterscheiden. Am besten ist's auch hier, wenn ihr nur einen hört und auf des Meisters Worte schwört. Im Ganzen haltet euch an Worte. Dann geht ihr durch die sichere Pforte zum Tempel der Gewissheit ein. Doch ein Begriff muss bei den Worten sein. Schon gut. Da muss man sich nicht allzu ängstlich quälen. Wenn irgendwo Begriffe fehlen, da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. Mit Worten lässt sich trefflich streiten, mit Worten ein System bereiten. An Worte lässt sich trefflich glauben. Von einem Wort lässt sich kein Jota rauben. Verzeiht, ich halte euch auf mit vielen Fragen. Allein ich muss euch noch bemühen. Wollt ihr mir von der Medizin nicht auch ein kräftig Wörtchen sagen? 3 Jahre ist eine kurze Zeit. Und Gott, das Feld ist gar zu weit. Wenn man einen Fingerzeig nur hat, lässt sich schon eher weiterfühlen. Ich bin des trockenen Tons nun satt, muss wieder recht den Teufel spielen. Der Geist der Medizin ist leicht zu fassen. Ihr durchstudiert die groß und kleine Welt, um es am Ende gehen zu lassen, wie es Gott gefällt. Vergebens, dass ihr ringsum wissenschaftlich schweift. Ein jeder lernt nur, was er lernen kann. Doch der den Augenblick ergreift, das ist der rechte Mann. Ihr seid noch ziemlich wohlgebaut, an Kühnheit wird's euch auch nicht fehlen, und wenn ihr euch nur selbst vertraut, vertrauen euch die anderen Seelen. Besonders lernt die Weiber führen. Es ist ihr ewig weh und ach, so tausendfach aus einem Punkte zu kurieren. Und wenn ihr halbwegs ehrbar tut, so habt ihr sie all unterm Hut. Ein Titel muss sie erst vertraulich machen, dass eure Kunst viel Künste übersteigt. Zum Willkommen habt ihr dann auch alle 7 Sachen, um die ein anderer viele Jahre streicht. Versteht das Pülslein wohl zu drücken und fasset sie mit feurig schlauen Blicken, wohl um die schlanke Hüfte frei zu sehen, wie festgeschnürt sie sei. Das sieht schon besser aus. Man sieht doch wo und wie. Grau, teurer Freund, ist alle Theorie. Und grün des Lebens, goldener Baum. Ich schwöre euch zu, mir ist's als wie ein Traum. Dürft euch wohl ein andermal beschweren, von eurer Weisheit auf den Grund zu hören. Was ich vermag, soll gern geschehen. Ich kann unmöglich wieder gehen. Ich muss euch noch mein Stammbuch überreichen. Gönn eure Gunst mir dieses Zeichen. Sehr wohl. Eritis sicut Deus scientis bonum et malum? Folg nur dem alten Spruch und meiner Muhme, der Schlange. Dir wird gewiss einmal bei deiner Gottähnlichkeit bange. Wohin soll es nun gehen? Wohin es dir gefällt. Wir sehen die kleine, dann die große Welt. Allein bei meinem langen Bart fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Versuch nicht glücken. Ich wusste nie, mich in die Welt zu schicken. Vor anderen fühle ich mich so klein, ich werde stets verlegen sein. Mein guter Freund, das wird sich alles geben, sobald du dir vertraust, sobald weißt du zu leben. Wie kommen wir denn aus dem Haus? Wo hast du Pferde, Knecht und Wagen? Wir breiten nur den Mantel aus. Der soll uns durch die Lüfte tragen. Ein bisschen Feuerluft, die ich bereiten werde, hebt uns behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, dann geht es schnell hinauf. Ich gratuliere dir zum neuen Lebenslauf. Hexenküche. Auf einem niedrigen Herde steht ein großer Kessel über dem Feuer. In dem Dampfe, der davon in die Höhe steigt, zeigen sich verschiedene Gestalten. Eine Meerkatze sitzt bei dem Kessel und schäumt ihn und sorgt, dass er nicht überläuft. Der Meerkater mit den Jungen sitzt daneben und wärmt sich. Wände und Decke sind mit dem seltsamsten Hexenhausrat ausgeschmückt. Mir widersteht das tolle Zauberwesen. Versprichst du mir, ich soll genesen in diesem Wust von Raserei? Verlange ich Rat von einem alten Weibe und schafft die Sudelköcherei wohl 30 Jahre mir vom Leibe? Mein Freund, nun sprichst du wieder klug. Dich zu verjüngen gibt's auch ein natürlich Mittel. Allein es steht in einem anderen Buch und ist ein wunderlich Kapitel. Ich will es wissen. Gut, ein Mittel ohne Geld und Art zum Zauberei zu haben. Begib dich gleich hinaus aufs Feld, fang an zu hacken und zu graben, erhalte dich und deinen Sinnen in dem ganz beschränkten Kreise, ernähre dich mit ungemischter Speise, leb mit dem Vieh als Vieh und achtest nicht für Raub, den Acker, den du erntest, selbst zu düngen. Das ist das beste Mittel, glaub auf 80 Jahre dich zu verjüngen. Das bin ich nicht gewöhnt. Ich kann mich nicht bequemen, den Spaten in die Hand zu nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an. So muss denn doch die Hexe dran. Sie, welch ein zierliches Geschlecht. Das ist die Magd, das ist der Knecht. Es scheint, die Frau ist nicht zu Hause. Eine Schmause aus dem Haus, zum Schornstein hinaus. Wie lange pflegt sie wohl zu schwärmen? Solange wir uns die Pfote wärmen. So sagt mir doch, verfluchte Puppen, was quirlt ihr in dem Brei herum? Wir kochen Brei der Bettelsuppen. Da habt ihr ein Großpublikum. Was sehe ich? Welch ein Himmelsspiel zeigt sich in diesem Zauberspiegel. O Liebe, leihe mir den schnellsten deiner Flügel und führe mich in ihr Gefild. Ach, wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, wenn ich es wage, nahe zu gehen, kann ich sie nur als wie im Nebel sehen. Das schönste Bild von einem Weibe. Ist's möglich? Ist das Weib so schön? Muss ich an diesem hingestreckten Leibe den Inbegriff von allem Himmel sehen? So etwas findet sich auf Erden? Natürlich. Wenn ein Gott sich erst 6 Tage plagt und selbst am Ende Bravo sagt, dann muss es was Gescheites werden. Für diesmal sieh dich immer satt. Ich weiß dir so ein Schätzchen auszuspüren. Und selig, wer das gute Schicksal hat, als Bräutigam sie heimzuführen. Der Kessel, welchen die Kätzin bisher außer Acht gelassen, fängt an, überzulaufen. Es entsteht eine große Flamme, welche zum Schornstein hinausschlägt. Die Hexe kommt durch die Flammen heruntergefahren. Oh, Was ist das hier? Wer seid ihr hier? Was wollt ihr da? Wer schließt dich ein? Die Feuerpein euch ins Gebein! Erkennst du mich, Gerippe? Scheusal, du! Erkennst du denn den Herrn und Meister? Was hält mich ab, so schlag ich zu! Zerschmettere dich und deine Katzengeister! Hast du vom roten Wams nicht mehr Respekt? Kannst du die Hahnenfeder nicht erkennen? Hab ich dies Angesicht versteckt? Soll ich mich etwa selber nennen? Oh, Herr! Verzeiht den rohen Gruß! Seh ich doch keinen Pferdefuß! Wo sind denn eure beiden Raben? Für diesmal kommst du so davon. Denn freilich ist es eine Weile schon, dass wir uns nicht gesehen haben. Auf die Kultur, die alle Welt beleckt, hat auf den Teufel sich erstreckt. Das nordische Phantom ist nun nicht mehr zu schauen. Wo siehst du Hörner, Schweif und Klauen? Und was den Fuß betrifft, den ich nicht missen kann, der würde mir bei Leuten schaden. Darum bediene ich mich, wie mancher junge Mann seit vielen Jahren, falscher Ware. Sinn und Verstand verliere ich hier. Sehe ich den Junker Satan wieder hier. Den Namen weit verbitte ich mir. Warum? Was hat er euch getan? Er ist schon lang ins Fabelbuch geschrieben. Allein die Menschen sind nichts besser dran. Den Bösen sind sie los, die Bösen sind geblieben. Nun sagt ihr, was ihr schafft. Ein gutes Glas von dem bekannten Saft. Doch muss ich euch ums Älteste bitten. Die Jahre doppeln seine Kraft. Ja, gern. Hier habe ich eine Flasche, aus der ich selbst zuweilen wasche, die auch nicht mehr im Mindesten stinkt. Ich will euch gern ein Gläschen geben. Doch wenn es dieser Mann unvorbereitet trinkt, so kann er, wisst ihr wohl, nicht eine Stunde leben. Es ist ein guter Freund, dem es gedeihen soll. Ich gönne ihm gern das Beste deiner Küche. Zieh deinen Kreis, sprich deine Sprüche und gib ihm eine Tasse voll. Nein, sag mir, was soll das werden? Das tolle Zeug, die rasenden Gebärden. Der abgeschmackteste Betrug sind mir bekannt, verhasst genug. Ach, Possen, das ist nur zum Lachen. Sei nur nicht ein so strenger Mann. Sie muss als Ärztin Hokuspokus machen, damit der Saft ihr wohl gedeihen kann. Du musst verstehen, aus eins macht Sinn. Und zwei lass dir und drei macht gleich, so bist du rein. Frier die vier. Aus fünf und sechs, so sagt die Hex, mach sieben und acht. So ist vollbracht. Und neun ist eins und zehn ist keins. Das ist das Hexelein mal eins. Ich denke, die Alte spricht im Fieber. Das ist noch lange nicht vorüber. Ich kenne es wohl, so klingt das ganze Buch. Ich habe manche Zeit damit verloren. Denn ein vollkommener Widerspruch bleibt gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren. Mein Freund, die Kunst ist alt und neu. Es war die Acht zu allen Zeiten durch drei und eins und eins und drei Irrtum statt Wahrheit zu verbreiten. So schwätzt und lehrt man ungestört. Wer will sich mit den Narren befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen. Die hohe Kraft der Wissenschaft der ganzen Welt verborgen. Und wer nicht denkt, dem wird sie geschenkt. Er hat sie ohne Sorgen. Was sagt sie uns für Unsinn vor? Es wird mir gleich der Kopf zerbrechen. Mich dünkt, ich höre ein ganzes Chor von 100.000 Narren sprechen. Genug, genug, o treffliche Sibylle. Gib deinen Trank herbei und fülle die Schale rasch bis an den Rand hinan. Denn meinem Freund wird dieser Trunk nicht schaden. Er ist ein Mann von vielen Geraden, der manchen guten Schluck getan. Nur frisch hinunter, immer zu. Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und willst dich vor der Flamme scheuen. Komm nur geschwind und lass dich führen. Du musst notwendig transpirieren, damit die Kraft durch Inn und Äußeres dringt. Den edlen Müßiggang werde ich danach dich schätzen. Und bald empfindest du mit innigem Ergetzen, wie sich Cupido regt und in und wieder springt. Lass mich nur schnell noch in den Spiegel schauen. Das Frauenbild war gar zu schön. Nein, nein! Du sollst das Muster aller Frauen nun bald leibhaftig vor dir sehen. Du siehst mit diesem Trank im Leibe bald Helenen in jedem Weibe. Straße. Margarete vorübergehend. Mein schönes Fräulein! Darf ich wagen, meinen Arm und Geleit ihr anzutragen? Bin weder Fräulein, weder schön, kann ungeleitet nach Hause gehen. Beim Himmel, dieses Kind ist schön. So etwas habe ich nie gesehen. Sie ist so sitt- und tugendreich und etwas schnippisch doch zugleich. Der Lippe rot, der Wange Licht. Die Tage der Welt vergesse ich's nicht. Wie sie die Augen niederschlägt, hat tief sich in mein Herz geprägt. Wie sie kurz angebunden war, das ist nun zum Entzücken da. Hör, du musst mir die Dirne schaffen. Nur welche? Sie ging just vorbei. Ach, da die. Sie kam von ihrem Pfaffen, da sprach sie aller Sünden frei. Ich schlich mich hart am Stuhl vorbei. Es ist ein gar unschuldig Ding, das eben für nichts zur Beichte ging. Über die habe ich keine Gewalt. Ist über 14 Jahre noch alt. Du sprichst ja wie Hans Liederlich. Der begehrt jede liebe Blum für sich und dünkelt ihm, es wäre keine Ehre und Gunst, die nicht zu pflücken wäre. Geht aber doch nicht immer. Mein Herr Magister Lobesan, lasse er mich mit dem Gesetz in Frieden. Und das sage ich ihm kurz und gut. Wenn ich das süße junge Blut heute Nacht in meinen Armen ruht, so sind wir um Mitternacht geschieden. Bedenkt, was gehen und stehen mag. Ich brauche wenigstens 14 Tage nur die Gelegenheit auszuspüren. Hätte ich nur 7 Stunden Ruhe, brauchte den Teufel nicht dazu, so ein Geschöpfchen zu verführen. Ich sag euch, mit dem schönen Kind geht's ein für alle Mal nicht. Nicht geschwind. Mit Sturm ist dann nichts einzunehmen. Wir müssen uns zur List bequemen. Schaff mir etwas vom Engelsschatz. Führ mich an ihren Ruheplatz. Schaff mir ein Halstuch von ihrer Brust. Ein Strumpfband meiner Liebeslust. Damit ihr seht, dass ich herabhein will, förderlich und dienstlich sein, wollen wir keinen Augenblick verlieren, will euch noch heute in ihr Zimmer führen. Und soll sie sehen, sie haben? Nein, sie wird bei einer Nachbarin sein. Indessen könnt ihr ganz allein an aller Hoffnung künftiger Freuden in ihrem Dunstkreis satt euch weiden. Können wir hin? Es ist noch zu früh. Sorg du mir für ein Geschenk für sie. Gleich schenken? Das ist brav, da wird er reüssieren. Ich kenne manchen schönen Platz und manchen altvergrabenen Schatz. Ich muss ein bisschen revidieren. Abend. Ein kleines, reinliches Zimmer. Ich gäb was drum, wenn ich nur wüsst, wer heute der Herr gewesen ist. Er sah gewiss recht wacker aus und ist aus einem edlen Haus. Das konnte ich ihm an der Stirne lesen. Er wäre auch sonst nicht so keck gewesen. Herein, ganz leise, nur herein. Ich bitte dich, lass mich allein. Nicht jedes Mädchen hält so rein. Willkommen, süßer Dämmerschein, der du dies Heiligtum durchwebst. Ergreif mein Herz, du süße Liebespein, die du vom Tau der Hoffnung schmachtend lebst. Wie atmet rings Gefühl der Stille, der Ordnung, der Zufriedenheit? In dieser Armut welche Fülle, in diesem Kerker welche Seligkeit. Ich fühl, o Mädchen, deinen Geist, der Füll und Ordnung um mich säuseln, der mütterlich dich täglich unterweist, den Teppich auf den Tisch dich reinlich breiten heißt, sogar den Sand zu deinen Füßen kräuseln. O liebe Hand, so göttergleich, die Hütte wird durch dich ein Himmelreich. Und du, was hat dich hergeführt? Wie innig fühle ich mich gerührt. Was willst du hier? Was wird das Herz dir schwer? Armseliger Faust! Ich kenne dich nicht mehr. Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich drang so gerade zu genießen und fühle mich in Liebestraum zerfließen. Sind wir ein Spiel von jedem Druck der Luft? Und trete sie den Augenblick herein. Wie würdest du für deinen Frevel büßen? Der große Hans, ach, wie so klein lag hingeschmolzen ihr zu Füßen. Geschwind, ich sehe sie unten kommen. Fort, fort, ich kehre nimmermehr. Hier ist ein Kästchen, leidlich schwer. Ich hab's woanders hergenommen. Stellt's hier nur immer in den Schrein. Ich schwöre euch, ihr vergehen die Sinnen. Ich tat euch Sächelchen hinein, um eine andere zu gewinnen. Zwar Kind ist Kind und Spiel ist Spiel. Ich weiß nicht, soll ich? Fragt ihr viel? Ich kratz den Kopf, reib an den Händen. Nur fort, geschwind, um euch das süße junge Kind nach Herzenswunsch und Will zu wenden. Und ihr seht drein, als solltet ihr in den Hörsaal hinein. Als stünden grau leibhaftig vor euch da Physik und Metaphysiker. Nur fort! Es ist so schwül, so dumpf, Fichi. Und ist doch ebenso warm nicht draus. Es wird mir so, ich weiß nicht wie. Ich wollte die Mutter gehen nach Haus. Mir läuft ein Schauer über den ganzen Leib. Ich bin doch ein töricht, furchtsam Weib. Es war ein König in Thule, gar treu bis an das Grab. Dem Sterben seine Buhle einen goldenen Becher gab. Es ging ihm nichts darüber, er lehrt ihn jeden Schmaus. Die Augen gingen ihm über, so oft er trank daraus. Und als er kam zu sterben, zählt er seine Städte. Wie kommt das schöne Kästchen hier herein? Ich schloss doch ganz gewiss den Schrein. Es ist doch wunderbar. Was mag wohl drinne sein? Vielleicht bracht jemand als ein Pfand und meine Mutter Lieder darauf. Da hängt ein Schlüsselchen am Band. Ich denke wohl, ich mache es auf. Was ist das? Gott im Himmel, schau! So was habe ich meinen Tage nicht gesehen. Ein Schmuck. Mit dem könnte eine Edelfrau am höchsten Feiertage gehen. Wie sollte mir die Kette stehen? Wem mag die Herrlichkeit gehören? Wenn nur die Ohrring meine wären. Man sieht doch gleich ganz anders drein. Was hilft euch Schönheit, junges Blut? Das ist wohl alles schön und gut. Allein man lässt's auch alles sein. Man lobt euch halb mit Erbarmen. Nach Golde drängt. Am Golde hängt doch alles. Ach, wir Armen. Spaziergang. Faust in Gedanken auf und ab gehend. Zu ihm Mephistopheles. Bei aller verschmähten Liebe, beim höllischen Elemente. Ich wollte, ich wüsste was Ärgeres, dass ich's fluchen könnte. Was hast? Was kneipt dich denn so sehr? So kein Gesicht sah ich in meinem Leben. Ich möchte mich gleich dem Teufel übergeben, wenn ich nur selbst kein Teufel wäre. Hat sich dir was im Kopf verschoben? Dich kleidet's wie ein Rasender zu toben. Denk nur den Schmuck für Gretchen angeschafft, den hat ein Pfaff in Wäsch gerafft. Die Mutter kriegt das Ding zu schauen, gleich fängt sie heimlich an zu grauen. Die Frau hat gar einen feinen Geruch, schnuffelt immer im Gebetbuch und riecht seinem jeden Möbel an, ob das Ding heilig ist oder profan. Und an dem Schmuck, da spürt sie es klar, dass dabei nicht viel Segen war. Mein Kind, rief sie, ungerechtes Gut befängt die Seele, zehrt auf das Blut, wollst der Mutter Gottes Wein, wird uns mit Himmelsmanna erfreuen. Margretlein zog ein schiefes Maul, ist halt doch sie ein geschenkter Gaul und wahrlich gottlos ist nicht. Der, der ihn so fein gebracht hierher. Die Mutter ließ er den Pfaffen kommen. Der hatte kaum den Spaß vernommen, ließ sich den Anblick wohl behagen. Er sprach, so ist man recht gesinnt. Wer überwindet, der gewinnt. Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufgefressen und doch noch nie sich übergessen. Die Kirche allein, meine lieben Frauen, kann ungerechtes Gut verdauen. Das ist ein allgemeiner Brauch. Ein Jud und König kann es auch. Strich drauf, ein Spange, Kette und Ring, als wären's eben Pfifferling, dankt nicht weniger und nicht mehr, als ob's ein Korb voll Nüsse wäre, versprach ihnen allen himmlischen Lohn. Sie war sehr erbaut davon. Und Gretchen? Sitzt nun unruhvoll, weiß weder, was sie will noch soll. Denkt ans Geschmeide Tag und Nacht. Noch mehr an den, der es hier gebracht. Das Liebchenskummer tut mir leid. Schaff du ihr gleich ein Neugeschmeid, am ersten war ja so nicht viel. Oh ja, dem Herrn ist alles Kinderspiel. Mach und richt's nach meinem Sinn. Häng dich an ihre Nachbarin. Sei Teufel doch nur nicht wie Brei. Und schaff einen neuen Schmuck herbei. Ja, gnädiger Herr, von Herzen gerne. So ein verliebter Tor verpufft euch Sonne, Mond und alle Sterne zum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft. Der Nachbarin Haus. Gott verzeih's meinem lieben Mann. Er hat an mir nicht wohlgetan. Geht da stracks in die Welt hinein und lässt mich auf dem Stroh allein. Tät ihn doch wahrlich nicht betrüben. Tät ihn, weiß Gott, recht herzlich lieben. Vielleicht ist er gar tot. Oh, Bein. Hätte ich nur einen Totenschein. Frau Marthe! Gretelchen, was soll's? Fast sinken mir die Knie nieder. Da finde ich so ein Kästchen wieder in meinem Schrein. Oh, von Ebenholz und Sachen. Psch, herrlich, ganz und gar. Weit reicher als das erste war. Das muss sie nicht der Mutter sagen, tät's wieder gleich zur Beichte tragen. Ach, seh sie nur, ach, schau sie nur. Oh, du glückselige Kreatur. Darf mich leider nicht auf der Gassen noch in der Kirche mit sehen lassen. Komm du nur oft zu mir herüber und leg den Schmuck hier heimlich an. Spazier ein Stündchen lang dem Spiegelglas vorüber. Wir haben unsere Freude dran. Und dann gibt's einen Anlass, gibt's ein Fest, wo man's so nach und nach den Leuten sehen lässt. Ein Kettchen erst, die Perle dann ins Ohr. Die Mutter sieht's wohl nicht. Man macht ja auch was vor. Wer konnte nur die beiden Kästchen bringen? Es geht nicht zu mit rechten Dingen. Ach Gott, mag das meine Mutter sein? Es ist ein fremder Herr. Herein? Bin so frei, gerade hereinzutreten. Muss bei den Frauen Verzeihung erbeten. Wollte nach Frau Marthe Schwertlein fragen. Ich bin's. Was hat der Herr zu sagen? Ich kenne sie jetzt, mir ist das genug. Oh, sie hat da gar vornehmen Besuch. Verzeiht die Freiheit, die ich genommen, will nachmittage wiederkommen. Denk, Kind, um alles in der Welt, der Herr dich für ein Fräulein hält. Ach, ich bin ein armes, junges Blut. Ach Gott, der Herr ist gar zu gut. Schmuck und Geschmeide sind nicht mein. Oh, es ist nicht der Schmuck allein. Sie hat ein Wesen, einen Blick so scharf. Wie freut mich's, dass ich bleiben darf. Was bringt er denn? Verlange sehr... Ich wollt, ich hätte eine frohere mehr. Ich hoffe, sie lässt mich drum nicht büßen. Ihr Mann ist tot und lässt sie grüßen. Ist tot? Das treue Herz, oh weh! Mein Mann ist tot! Ach, ich vergehe. Ach, liebe Frau, verzweifelt nicht. So hört die traurige Geschichte. Ich möchte drum meinen Tag nicht lieben. Würde mich Verlust zu Tode betrüben. Freud muss Leid, Leid muss Freude haben. Erzählt mir seines Lebens Schluss. Er liegt in Padua, begraben beim heiligen Antonius, in einer wohlgeweihten Stätte zum ewig kühlen Ruhebette. Habt ihr sonst nichts an mich zu bringen? Ja, eine Bitte, groß und schwer. Lass sie doch ja für ihn 300 Messen singen. Im Übrigen sind meine Taschen leer. Was? Nicht ein Schaustück? Kein Geschmeid, was jeder Handwerksbursch im Grund des Säckels spart, zum Angedenken aufbewahrt und lieber hungert, lieber bettelt? Madame, es tut mir herzlich leid. Allein er hat sein Geld wahrhaftig nicht verzettelt. Auch er bereute seine Fehler sehr, ja, und bejammerte sein Unglück noch viel mehr. Ach, dass die Menschen so unglücklich sind. Gewiss. Ich will für ihn manch Requiem noch beten. Ihr wäret wert, gleich in die Ehe zu treten. Ihr seid ein liebenswürdig Kind. Ach nein, das geht jetzt noch nicht an. Ist's nicht ein Mann, sei es derweil ein Galan? Es ist eine der größten Himmelsgaben, so ein Liebding im Arm zu haben. Das ist des Landes nicht der Brauch. Brauch oder nicht, es gibt sich auch. Erzählt mir doch. Ich stand an seinem Sterbebette. Es war was besser als von Mist, von halb gefaultem Stroh. Oh. Allein er starb als Christ und fand, dass er weit mehr noch auf der Zeche hätte. Wie, rief er, muss ich mich von Grund aus hassen, so mein Gewerb, mein Weib so zu verlassen. Ach, die Erinnerung tötet mich. Vergäb sie mir nur noch in diesem Leben. Der gute Mann. Ich hab ihm längst vergeben. Allein weiß Gott, sie war mehr schuld als ich. Das lügt er! Was? Am Rand des Grabs zu lügen? Er fabelte gewiss in letzten Zügen, wenn ich nur halb ein Kenner bin. Ich hatte, sprach er, nicht zum Zeitvertreib zu gaffen. Erst Kinder und dann Brot für sie zu schaffen und Brot im allerweitsten Sinn. Und konnte nicht einmal mein Teil in Frieden essen. Hat er so aller Treu, so aller Lieb vergessen, der Plackerei bei Tag und Nacht? Nicht doch, er hat euch herzlich dran gedacht. Er sprach, als ich nun weg von Malta ging, da betet ich für Frau und Kinder brünstig, und zwar denn auch der Himmel günstig, dass unser Schiff ein türkisch Fahrzeug fing, das einen Schatz des großen Sultans führte. Da war der Tapferkeit ihr Lohn, und ich empfing denn auch, wie sich's gebührte, mein wohlgemessenes Teil davon. Ei, wie, ei, wo? Hat ihr's vielleicht vergraben? Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein schönes Fräulein nahm sich seiner an, als er in Napel fremd umherspazierte. Mm. Sie hat an ihm viel Liebs und Treues getan, dass er es bis an sein selig Ende spürte. Der Schelm, der Dieb an seinen Kindern. Auch alles Elend, alle Not konnte nicht sein schändlich Leben hindern. Ja, seht, dafür ist er nun tot. Wär ich nun jetzt an eurem Platze, betrauerte ich ihn ein züchtig Jahr. Visierte dann unterweil nach einem neuen Schatze. Ach Gott, wie doch mein erster war, find ich nicht leicht auf dieser Welt den anderen. Es konnte kaum ein herziger Närrchen sein. Er liebte nur das allzu viele Wandern und fremde Weiber und fremden Wein und das verfluchte Würfelspiel. Nun, so konnte es gehen und stehen, wenn er euch ungefähr so viel von seiner Seite nachgesehen. Ich schwör euch zu, mit dem Beding wechselt dich selbst mit euch den Ring. Oh, es beliebt dem Herrn zu scherzen. Nun mache ich mich bei Zeiten fort. Die hielte wohl den Teufel selbst beim Wort. Wie steht es denn mit Ihrem Herzen? Was meint der Herr damit? Du guts, unschuldiges Kind. Lebt wohl, ihr Frauen. Lebt wohl. Oh, sag mir doch geschwind, ich möchte gern ein Zeugnis haben, wo, wie und wann mein Schatz gestorben und begraben. Ich bin von jeder Ordnung Freund gewesen. Möchte ihn noch tot im Wochenblättchen lesen. Ja, gute Frau. Durch zweier Zeugenmund wird allerwegs die Wahrheit kund. Habe noch gar einen feinen Gesellen, den will ich euch vor den Richter stellen. Ich bring ihn her. Oh, tut das, ja. Und hier die Jungfrau ist auch da. Ein braver Knab, ist viel gereist, Fräuleins alle Höflichkeit erweist. Müsste vor dem Herrn schamrot werden. Vor keinem Könige der Erden. Da hinterm Haus in meinem Garten wollen wir der Herrn heute Abend warten. Wie ist's? Will's fördern, will's bald gehen? Ah, bravo, finde ich euch ein Feuer. In kurzer Zeit ist Gretchen euer. Heute Abend sollt ihr sie bei Nachbar Marten sehen. Das ist ein Weib wie auserlesen zum Kuppler und Zigeunerwesen. So recht. Doch wird auch was von uns begehrt. Ein Dienst ist wohl des anderen wert. Wir legen nur ein gültig Zeugnis nieder, dass ihres Eheherrn ausgereckte Glieder in Padua an heiliger Stätte ruhen. Sehr klug. Wir werden erst die Reise machen müssen. Sancta Simplicitas. Darum ist's nicht zu tun. Bezeugt nur, ohne viel zu wissen. Wenn er nichts Besseres hat, so ist der Plan zerrissen. Oh, heiliger Mann. Da wärt ihr's nun. Ist das das erste Mal in eurem Leben, dass ihr Falschzeugnis abgelegt? Habt ihr von Gott, der Welt und was sich drin bewegt, vom Menschen, was sich ihm im Kopf und Herzen trägt, Definitionen nicht mit großer Kraft gegeben? Mit frecher Stirne, kühner Brust? Und wollt ihr recht ins Innere gehen, habt ihr davon, ihr müsst es gerade gestehen, so viel als von Herrn Schwertleins Tod gewusst? Du bist und bleibst ein Lügner, ein Sophist. Ja, wenn man sich ein bisschen tiefer wüsste. Denn morgen wirst in allen Ehren das arme Gretchen nicht betören und alle Seelen lieb ihr schwören. Und zwar von Herzen. Gut und schön. Dann wird von ewiger Treu und Liebe, von einzig über allmächtigem Triebe, wird das auch so von Herzen gehen? Lass das! Es wird. Wenn ich empfinde, für das Gefühl, für das Gewühl, nach Namen suche, keinen finde, dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife, nach allen höchsten Worten greife und diese Glut, von der ich brenne, unendlich, ewig, ewig nenne. Ist das ein teuflisch Lügenspiel? Ich hab doch recht. Hör, merk dir dies. Ich bitte dich und schone meine Lunge. Wer recht behalten will und hat nur eine Zunge, behält's gewiss. Und komm, ich hab des Schwätzens Überdruss, denn du hast recht, vorzüglich, weil ich muss. Garten, Margarete an Faustens Arm, Marthe mit Mephistopheles, auf- und abspazierend. Ich fühle es wohl, dass mich der Herr nur schont, herab sich lässt, mich zu beschämen. Ein Reisender ist so gewohnt, aus Gütigkeit für lieb zu nehmen. Ich weiß zu gut, dass solch erfahrenen Mann mein arm Gespräch nicht unterhalten kann. Ein Blick von dir, ein Wort mehr unterhält als alle Weisheit dieser Welt. Und ihr, mein Herr, ihr reist so immer fort? Ach, das Gewerb und Pflicht uns dazu treiben. Mit wie viel Schmerz verlässt man manchen Ort und darf doch nun einmal nicht bleiben. In raschen Jahren geht's wohl an, so um und um frei durch die Welt zu streifen. Doch kömmt die böse Zeit heran, und sich als Hagestolz allein zum Grab zu schleifen, das hat noch keinem wohlgetan. Mit Grausen sehe ich das von Weitem. Drum, werter Herr, beratet euch in Zeiten. Ja, aus den Augen, aus dem Sinn. Die Höflichkeit ist euch geläufig. Allein ihr habt ja Freunde häufig, sie sind verständiger als ich bin. O beste Glaube, was man so verständig nennt, ist oft mehr Eitelkeit und Kurzsinn. Wie? Ach, dass die Einfalt, dass die Unschuld nie sich selbst und ihren heiligen Wert erkennt. Dass Demut, Niedrigkeit, die höchsten Gaben der liebevoll austeilenden Natur. Denkt ihr an mich ein Augenblickchen nur. Ich werde Zeit genug an euch zu denken haben. Ihr seid wohl viel allein. Ja, unsere Wirtschaft ist nur klein und doch will sie versehen sein. Wir haben keine Magd, muss kochen, fegen, stricken und nähen und laufen früh und spät. Und meine Mutter ist in allen Stücken so akkurat. Nicht, dass sie just so sehr sich einzuschränken hat. Wir könnten uns weit eher als andere regen. Mein Vater hinterließ ein hübsch Vermögen, ein Häuschen und ein Gärtchen vor der Stadt. Doch habe ich jetzt so ziemlich stille Tage. Mein Bruder ist Soldat. Mein Schwesterchen ist tot. Ich hatte mit dem Kind wohl meine liebe Not. Doch übernehme ich gern noch einmal alle Plage. So lieb war mir das Kind. Ein Engel, wenn dir's glich. Ich zog es auf und herzlich liebt es mich. Es war nach meines Vaters Tod geboren. Die Mutter gaben wir verloren, so elend, wie sie damals lag. Und sie erholte sich sehr langsam, nach und nach. Und da konnte sie nur nicht dran denken, das arme Würmchen selbst zu tränken. Und so erzog ich's ganz allein mit Milch und Wasser. So war's mein. Auf meinem Arm, in meinem Schoß, war's freundlich, zappelte, ward groß. Du hast gewiss das reinste Glück empfunden. Doch auch gewiss gar manche schwere Stunden. Des kleinen Wiege stand zur Nacht an meinem Bett. Es durfte kaum sich regen, war ich erwacht. Bald musste ich's tränken, bald es zu mir legen. Bald, wenn's nicht schwieg, vom Bett aufstehen und tänzelnd in der Kammer auf- und niedergehen. Und früh am Tage schon am Waschtrog stehen. Dann auf dem Markt und an dem Herde sorgen. Und immerfort wie heut so morgen. Da geht's, mein Herr, nicht immer mutig zu. Doch schmeckt dafür das Essen, schmeckt die Ruh. Die armen Weiber sind doch übel dran. Ein Hagestolz ist schwerlich zu bekehren. Es käme nur auf euresgleichen an, mich eines Besseren zu belehren. Sagt grad, mein Herr, habt ihr noch nichts gefunden? Hat sich das Herz nicht irgendwo gebunden? Das Sprichwort sagt, ein eigener Herd, ein braves Weib, sind Gold und Perlen wert. Ach, ich meine, ob ihr niemals Lust bekommen? Man hat mich überall recht höflich aufgenommen. Ich wollte sagen, wacht's nie ernst in eurem Herzen? Mit Frauen soll man sich nie unterstehen zu scherzen. Och. Ihr versteht mich nicht. Das tut mir herzlich leid. Doch ich verstehe, dass ihr sehr gütig seid. Du kanntest mich, o kleiner Engel, wieder, gleich als ich in den Garten kam? Saht ihr es nicht? Ich schlug die Augen nieder. Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm. Was ich die Frechheit unterfangen, als du jüngst aus dem Dom gegangen. Ich war bestürzt. Mir war das nie geschehen. Es konnte niemand von mir übel sagen. Ach, dachte ich, hat er in deinem Betragen was Freches, Unanständiges gesehen? Es schien ihn gleich nur anzuwandeln, mit dieser Dirne gerade hinzuhandeln. Gestehe ich's doch, ich wusste nicht, was ich zu eurem Vorteil hier zu regen gleich begonnte. Allein, gewiss, ich war recht bös auf mich, dass ich auf euch nicht böser werden konnte. Süß, Liebchen. Lass dein Mal. Was soll das, einen Strauß? Nein, es soll nur ein Spiel. Wie? Geht, ihr lacht mich aus. Er liebt mich. Was murmelst du? Er liebt mich? Liebt mich nicht? Du holdes Himmelsangesicht. Liebt mich nicht? Liebt mich? Er liebt mich. Ja, mein Kind. Lass dieses Blumenwort dir Götter aussprechen. Er liebt dich. Verstehst du, was das heißt? Er liebt dich? Mich überläuft's. Oh, schaudere nicht. Lass diesen Blick, lass diesen Händedruck dir sagen, was unaussprechlich ist. Sich hinzugeben, ganz, und eine Wonne zu fühlen, die ewig sein muss. Ewig. Ihr Ende würde Verzweiflung sein. Nein, kein Ende. Kein Ende. Die Nacht bricht an. Ja, und wir wollen fort. Ich bet euch, länger hier zu bleiben. Allein es ist ein gar zu böser Ort. Es ist, als hätte niemand nicht zu treiben und nicht zu schaffen, als auf des Nachbarn Schritt und Tritt zu gaffen. Und man kommt ins Gerät, wie man sich immer stellt. Und unser Pärchen? Ist den Gang dort aufgeflogen. Mutwillige Sommervögel. Er scheint ihr gewogen. Sie ihm auch. Was ist der Lauf der Welt? Wald und Höhle. Erhabener Geist, du gabst mir. Gabst mir alles, warum ich bat. Du hast mir nicht umsonst dein Angesicht im Feuer zugewendet. Gabst mir die herrliche Natur zum Königreich, Kraft, sie zu fühlen, zu genießen. Nicht kalt staunenden Besuch erlaubst du nur, vergönnest mir in ihre tiefe Brust wie in den Busen eines Freunds zu schauen. Du führst die Reihe der Lebendigen vor mir vorbei und lehrst mich, meine Brüder, im stillen Busch, in Luft und Wasser kennen. Und wenn der Sturm im Walde braust und knarrt, die Riesenfichte stürzend Nachbaräste und Nachbarstämme quetschend niederstreift und ihrem Fall dumpf hohl der Hügel donnert, dann führst du mich zur sichern Höhle, zeigst mich dann mir selbst und meiner eigenen Brust geheime tiefe Wunder öffnen sich. Und steigt vor meinem Blick der reine Mond besänftigend herüber, schweben mir von Felsenwänden aus dem feuchten Busch der Vorwelt silberne Gestalten auf und lindern der Betrachtung strenge Lust. Oh, dass dem Menschen nichts Vollkommenes wird, empfind ich nun. Du gabst zu dieser Wonne, die mich den Göttern nah und näher bringt, mir den Gefährten, den ich schon nicht mehr entbehren kann, wenn er gleich kalt und frech mich vor mir selbst erniedrigt und zu nichts mit einem Worthauch deine Gaben wandelt. Er facht in meiner Brust ein wildes Feuer nach jenem schönen Bild geschäftig an. So taumel ich von Begierde zu Genuss und im Genuss verschmacht ich nach Begierde. Habt ihr nun bald das Leben genug geführt? Wie kann's euch in die Länge freuen? Es ist wohl gut, dass man's einmal probiert, dann aber wieder zu was Neuem. Ich wollt, du hättest mehr zu tun, als mich am guten Tag zu plagen. Wie hättest du, armer Erdensohn, dein Leben ohne mich geführt? Vom Krebskrabs der Imagination hab ich dich doch auf Zeiten lang kuriert. Und wär ich nicht, so wärst du schon von diesem Erdball abspaziert. Was hast du da in Höhlen, Felsenritzen, dich wie ein Schuhu zu versitzen? Was schlurfst aus dumpfem Moos und triefendem Gestein wie eine Kröte Nahrung ein? Ein schöner, süßer Zeitvertreib. Dir steckt der Doktor noch im Leib. Verstehst du, was für neue Lebenskraft mir dieser Wandel in der Öde schafft? Ja, würdest du es ahnen können, du wärst Teufel genug, mein Glück mir nicht zu gönnen. Ein überirdisches Vergnügen, in Nacht und Tau auf den Gebirgen liegen und Erd und Himmel wurniglich umfassen, zu einer Gottheit sich aufschwellen lassen, in stolzer Kraft, ich weiß nicht was, genießen, bald Liebe wurniglich in alles überfließen, verschwunden, ganz der Erdensohn, und dann die hohe Intuition, ich darf nicht sagen, wie, zu schließen. Pfui über dich! Das will euch nicht behagen! Ihr habt das Recht gesittet, pfui zu sagen. Man darf das nicht vor keuschen Ohren nennen, was keusche Herzen nicht entbehren können. Genug damit! Dein Liebchen sitzt da drinne und alles wird dir eng und trüb. Du kommst ihr gar nicht aus dem Sinne, sie hat dich übermächtig lieb. Mich dünkt, auch statt den Wäldern zu turnen, ließ es dem großen Herren gut, das arme Affenjunge Blut für seine Liebe zu belohnen. Die Zeit wird ja erbärmlich lang. Sie steht am Fenster, sieht die Wolken ziehen über die alte Stadtmauer hin. Wenn ich ein Vöglein wär, so geht ihr Gesang tagelang, halbe Nächte lang. Einmal ist sie munter, meist betrübt, einmal recht ausgeweint, dann wieder ruhig, wie's scheint, und immer verliebt. Verruchter, hebe dich von hinnen und nenne nicht das schöne Weib. Bring die Begier zu ihrem süßen Leib nicht wieder vor die halb verrückten Sinnen. Was soll es denn? Sie meint, du seist entflohen und halb bist du es schon. Ich bin ihr nah und wär ich noch so fern, ich kann sie nie vergessen, nie verlieren. Ja, ich beneide schon den Leib des Herrn, wenn ihre Lippen ihn indes berühren. Jawohl, mein Freund, ich hab euch oft beneidet ums Zwillingspaar, das unter Rosen weidet. Entfliehe, Kuppler! Schön! Ihr schimpft und ich muss lachen. Der Gott, der Bub und Mädchen schuf, erkannte gleich den edelsten Beruf, auch selbst Gelegenheit zu machen. Nur fort! Es ist ein großer Jammer! Ihr sollt in eures Liebchens Kammer, nicht etwa in den Tod! Was ist die Himmelsfreud in ihren Armen? Lass mich an ihrer Brust erwarmen. Fühl ich nicht immer ihre Not? Bin ich der Flüchtling nicht, der Unbehauste, der Unmensch ohne Zweck und Ruh, der wie ein Wassersturz von Fels zu Felsen brauste, begierig wütend nach dem Abgrund zu und seitwärts sie mit kindlich dumpfen Sinnen im Hüttchen auf dem kleinen Alpenfeld und all ihr häusliches Beginnen umfangen in der kleinen Welt Und ich, der Gott verhasste, hatte nicht genug, dass ich die Felsen fasste und sie zu Trümmern schlug. Sie, ihren Frieden, musste ich untergraben. Du, Hölle, musstest dieses Opfer haben. Hilf, Teufel, mir die Zeit der Angst verkürzen. Was muss geschehen? Mag's gleich geschehen? Mag ihr Geschick auf mich zusammenstürzen und sie mit mir zugrunde gehen? Wie's wieder siedet, wieder glüht. Geh ein und tröste sie, du Tor. Wo so ein Köpfchen keinen Ausgang sieht, stellt er sich gleich das Ende vor. Es lebe, wer sich tapfer hält. Du bist doch sonst so ziemlich eingeteufelt. Nichts Abgeschmackteres finde ich auf der Welt als einen Teufel, der verzweifelt. Gretchens Stube. Gretchen am Spinnrade. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht hab, ist mir das Grab. Die ganze Welt ist mir vergällt. Mein armer Kopf ist mir verrückt. Mein armer Sinn ist mir zerstückt. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schaue ich zum Fenster hinaus. Nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt und seiner Rede Zauberfluss, sein Händedruck und, ach, sein Kuss. Meine Ruhe ist hin. Mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin. Ach, dürfte ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollt. An seinen Küssen vergehen sollt. Martens Garten. Versprich mir, Heinrich. Was ich kann. Nun sag, wie hast du's mit der Religion? Du bist ein herzlich guter Mann. Allein ich glaube, du hältst nicht viel davon. Lass das, mein Kind. Du fühlst, ich bin dir gut. Für meine Lieben ließ ich Leib und Blut. Will niemand sein Gefühl und seine Kirche rauben. Das ist nicht recht. Man muss dran glauben. Muss man? Ach, wenn ich etwas auf dich könnte. Du ehrst auch nicht die heiligen Sakramente. Ich ehre sie. Doch ohne Verlangen. Zur Messe, zur Beichte bist du lange nicht gegangen. Glaubst du an Gott? Mein Liebchen, wer darf sagen, ich glaub an Gott? Magst Priester oder Weise fragen? Und ihre Antwort scheint nur Spott über den Frager zu sein. So glaubst du nicht. Misshör mich nicht, du holdes Angesicht. Wer darf ihn nennen und wer bekennen, ich glaub ihn? Wer empfinden und sich unterwinden zu sagen, ich glaub ihn nicht? Der Allumfasser. Der Allerhalter. Fasst und erhält er nicht dich, mich, sich selbst? Wölbt sich der Himmel nicht da droben? Liegt die Erde nicht hier unten fest? Und steigen freundlich blickend ewige Sterne nicht herauf? Schau ich nicht Auge in Auge dir? Und drängt nicht alles nach Haupt und Herzen dir und webt in ewigem Geheimnis unsichtbar, sichtbar neben dir? Erfüll davon dein Herz, so groß es ist, Und wenn du ganz in dem Gefühle selig bist, nenn es dann, wie du willst. Nenn's Glück. Herz, Liebe, Gott. Ich habe keinen Namen dafür. Gefühl ist alles. Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Das ist alles recht schön und gut. Ungefähr sagt es der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Es sagen's aller Orten, alle Herzen unter dem himmlischen Tage, jedes in seiner Sprache, warum nicht ich in der meinen? Wenn man so hört, möcht's leidlich scheinen. Steht aber doch immer schief darum, denn du hast kein Christentum. Liebs Kind. Es tut mir lang schon weh, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Wieso? Der Mensch, den du da bei dir hast, ist mir in tiefer innerer Seele verhasst. Es hat mir in meinem Leben so nichts einen Stich ins Herz gegeben, als dessen menschenwidrig Gesicht. Liebe Puppe, fürcht ihn nicht. Seine Gegenwart bewegt mir das Blut. Ich bin sonst allen Menschen gut, aber wie ich mich sehne, dich zu schauen, habe ich vor dem Menschen ein heimlich Grauen. Und halt ihn für einen Schelm dazu. Gott verzeih mir's, wenn ich ihm Unrecht tue. Es muss auch solche Käuze geben. Wollte nicht mit seinesgleichen leben. Kommt er einmal zur Tür herein, sieht er immer so spöttisch drein und halb ergrimmt. Man sieht, dass er an nichts keinen Anteil nimmt. Es steht ihm an der Stirn geschrieben, dass er nicht mag, eine Seele lieben. Mir wird so wohl in deinem Arm, so frei, so hingegeben warm. Und seine Gegenwart schnürt mir das Innere zu. Du ahnungsvoller Engel, du. Das übermannt mich so sehr, dass, wo er nur mag zu uns treten, meine ich sogar, ich liebte dich nicht mehr. Auch wenn er da ist, könnte ich nimmer beten. Und das frisst mir ins Herz hinein. Dir, Heinrich, muss es auch so sein. Du hast nun die Antipathie. Ich muss nun fort. Ach. Kann ich nie ein Stündchen ruhig dir am Busen hängen und Brust an Brust und Seel in Seele drängen? Ach, wenn ich nur alleine schlief. Ich ließ dir gern heute Nacht den Riegel offen. Doch meine Mutter schläft nicht tief. Und würden wir von ihr betroffen, ich wär gleich auf der Stelle tot. Du Engel, das hat keine Not. Hier ist ein Fläschchen. 3 Tropfen nur in ihren Trank, umhüllen mit tiefem Schlaf gefällig die Natur. Was tue ich nicht um deinetwillen? Es wird dir hoffentlich nicht schaden. Würde ich sonst, Liebchen, dir es raten? Sehe ich dich, bester Mann, nur an. Weiß nicht, was mich nach deinem Willen treibt. Ich habe schon so viel für dich getan, dass mir zu tun fast nichts mehr übrig bleibt. Der Grasaff! Ist er weg? Hast wieder spioniert. Ich hab's ausführlich wohl vernommen. Herr Doktor, wurden da katechisiert. Hoff, es soll Ihnen wohl bekommen. Die Mädels sind doch sehr interessiert, ob einer fromm und schlicht nach altem Brauch. Sie denken, Doktor da, folgt er uns eben auch. Du Ungeheuer, siehst nicht ein, wie diese treue, liebe Seele von ihrem Glauben voll, der ganz allein ihr selig machend ist, sich heilig quäle, dass sie den liebsten Mann verloren halten soll. Du übersinnlicher, sinnlicher Freier, ein Mägdelein nasfieret dich. Du Spottgeburt von Dreck und Feuer. Und die Physiognomie versteht sie meisterlich. In meiner Gegenwart wird's ihr, sie weiß nicht wie, mein Mäskchen da weiß sagt verborgenen Sinn. Sie fühlt, dass ich ganz sicher ein Genie, vielleicht sogar der Teufel bin. Heute Nacht? Was geht dich's an? Hab ich doch meine Freude dran. Am Brunnen. Gretchen und Lieschen mit Krügen. Hast nichts von Bärbelchen gehört? Kein Wort. Ich komme gar wenig unter Leute. Gewiss. Sibylle sagt mir's heute. Die hat sich endlich auch betört. Das ist das Vornehmtun. Wieso? Es stinkt. Sie füttert 2. Wenn sie nun isst und trinkt. So ist sie endlich recht ergangen. Wie lange hat sie an dem Kerl gehangen? Das war ein Spazieren auf Dorf und Tanzplatz führen. Muss überall die Erste sein. Kurtisiert ihr immer mit Pastetchen und Wein. Bildet sich was auf ihre Schönheit ein. War doch so ehrlos, sich nicht zu schämen. Geschenke von ihm anzunehmen. War ein Gekos und ein Geschleck. Da ist denn auch das Blümchen weg. Das arme Ding. Bedauerst sie noch gar? Wenn unsereins am Spinnen war, uns nachts die Mutter nicht hinunterließ, stand sie bei ihren Buben süß. Auf der Türbank und im dunklen Gang war ihnen keine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, im Sündehemdchen Kirchbuß tun. Er nimmt sie gewiss zu seiner Frau. Er wäre ein Narr. Ein flinker Junger, dann da wird's noch Luft genug. Er ist auch fort. Das ist nicht schön. Kriegt sie ihn, soll's ihr übel gehen. Das Grinsel reißen die Buben ihr und Häckerling streuen wir vor die Tür. Wie konnte ich sonst so tapfer schmälen, wenn tät ein armes Mägdlein fehlen? Wie konnte ich über anderer Sünden nicht Worte genug der Zunge finden? Und segnet mich und tat so groß. Und bin nun selbst der Sünde bloß. Doch alles, was mich dazu trieb, Gott war so gut, ach, war so lieb. Ach, neige, du Schmerzenreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not, das Schwert im Herzen. Mit tausend Schmerzen blickst auf zu deines Sohnes Tod. Zum Vater blickst du und Seufze schickst du hinauf um sein und deine Not. Wer fühlet, wie fühlet der Schmerz mir im Gebein? Was mein armes Herz hier banget, was es zittert, was verlanget, weißt nur du allein. Wohin ich immer gehe, wie weh. Wie weh wird mir im Busen hier. Ich bin, ach, kaum allein, ich wein, ich wein, ich weine, das Herz zerbricht in mir. Die Scherben vor meinem Fenster betraut ich mit Tränen, ach, als ich am frühen Morgen dir diese Blumen brach, schien hell in meine Kammer die Sonne früh herauf, saß ich in allem Jammer in meinem Bett schon auf, hilf! Rette mich vor Schmach und Tod. Ach, neige, du Schmerzenreiche, dein Antlitz gnädig meiner Not. Nacht. Straße vor Gretchens Tür. Valentin, ein Soldat. Wenn ich so saß bei einem Gelag, wo mancher sich berühmen mag, und die Gesellen mir den Flor der Mägdlein laut gepriesen vor, mit vollem Glas das Lob verschwemmt, den Ellenbogen aufgestemmt, saß ich in meiner sichern Ruh, hört all dem Schwadronieren zu und streiche lächelnd meinen Bart und kriege das volle Glas zur Hand und sage: Alles nach seiner Art. Aber ist eine im ganzen Land, die meiner trauten Gretel gleicht, die meiner Schwester das Wasser reicht? Top, top, kling, klang, das ging herum. Die einen schrien, er hat recht, sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht. Da saßen alle die Lober stumm. Und nun, ums Haar sich auszuraufen und an den Wänden hinaufzulaufen. Mit Stichelreden, Nase rümpfen, soll jeder Schurke mich beschimpfen? Soll wie ein böser Schuldner sitzen, bei jedem Zufallswörtchen schwitzen? Und möchte ich sie zusammenschmeißen, könnte ich sie doch nicht Lügner heißen. Wer kommt heran? Was schleicht herbei? Irr ich nicht, es sind ihrer zwei. Ist er's, gleich pack ich ihn beim Felle, soll nicht lebendig von der Stelle. Wie von dem Fenster dort der Sakristei aufwärts der Schein des ewigen Lämpchens flämmert, und schwach und schwächer seitwärts dämmert, und Finsternis drängt ringsum bei. So sieht's in meinem Busen nächtig. Und mir ist's wie dem Kätzlein schmächtig, das an den Feuerleitern schleicht, sich leis dann um die Mauern streicht. Mir ist ganz tugendlich dabei, ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Rammelei. So spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht. Die kommt uns übermorgen wieder, da weiß man doch, warum man wacht. Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht, sollt ihr ein wahres Kunststück hören. Ich sing ihr ein moralisch Lied, um sie gewisser zu betören. Was machst du mir vor Liebchens Tür, Kathrinchen, hier beim frühen Tagesblicke? Lass es sein, er lässt dich ein, als Mädchen nicht zurück. Nehmt euch in Acht, ist es vollbracht, dann gute Nacht, ihr armen, armen Dinger. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb nur nichts zu lieb, als mit dem Ring am Finger. Wen nutzt du hier beim Element, vermaledeiter Rattenfänger? Zum Teufel erst das Instrument! Zum Teufel hinterdrein den Sänger! Ich zittere es in zwei, und er ist nicht so alt. Nun soll es an den Schädel spalten! Herr Doktor, nicht gewichen! Frisch! Hört auf mich an, wie ich euch führe! Heraus mit eurem Flederwisch! Nur zugestoßen! Ich pariere! Pariere den! Warum denn nicht? Auch den? Gewiss! Ich glaub, der Teufel ficht. Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Stoß zu! Oh, weh! Nun ist der Lümmel zahm. Nur aber fort, wir müssen gleich verschwinden, denn schon ist hier der mörderisch Geschrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizei, doch mit dem Blutband schlecht mich abzufinden. Heraus, heraus, herbei, ein Licht. Man schilt und rauft, man schreit und ficht. Da liegt schon einer tot. Mörder! Die Mörder? Sind sie denn entflohen? Wer liegt hier? Deine Mutter, Sohn. Ich sterbe. Das ist bald gesagt und bälder noch getan. Was steht ihr Weiber, heult und klagt? Kommt her und hört mich an. Mein Gretchen, sieh, du bist noch jung, bist gar noch nicht gescheit genug, machst deine Sachen schlecht. Ich sag dir's im Vertrauen nur, du bist doch nun einmal eine Hure. So sei es auch eben recht. Mein Bruder, Gott, was soll mir das? Lass unseren Herrgott aus dem Spaß. Geschehen ist leider nun geschehen, und wie es gehen kann, so wird's gehen. Du fingst mit einem heimlich an, bald kommen ihre Meere dran. Und wenn dich erst ein Dutzend hat, so hat dich auch die ganze Stadt. Ich sehe wahrhaftig schon die Zeit, dass alle brave Bürgersleut wie von einer angesteckten Leichen von dir, du Metze, seit abweichen. Dir soll das Herz im Leib verzagen, wenn sie dir in die Augen sehen. Sollst keine goldene Kette mehr tragen, in der Kirche nicht mehr am Altar stehen, in einem schönen Spitzenkragen dich nicht beim Tanze wohlbehagen, in eine finstere Jammerecken unter Bettler und Krüppel dich verstecken. Und wenn dir dann auch Gott verzeiht, auf Erden sein Vermaledeit. Befehlt eure Seele Gott zu gnaden? Wollt ihr noch Lästerung auf euch laden? Wo könnte ich dir nur an den dürren Leib, du schändlich, kupplerisches Weib? Da hoffe ich aller meiner Sündenvergebung reiche Maß zu finden. Mein Bruder! Welche Hölle! Ich sage, lass die Tränen sein. Da du dich sprachst, der Ehre los, gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf zu Gott ein, als Soldat und brav. Thank you. noch voll Unschuld hier zum Altar tratst, aus den vergriffenen Bücherchen Gebete lalltest, halb Kinderspiele, halb Gott im Herzen. Gretchen! Wo steht dein Kopf? In deinem Herzen welche Missetat? Betst du für deine Mutterseele, die durch dich zur langen, langen Pein hinüberschlief? Auf deiner Schwelle wessen Blut? Und unter deinem Herzen regt sich's nicht quillend schon und ängstet dich und sich mit ahnungsvoller Gegenwart? Weh, weh, wär ich der Gedanken los, die mir herüber und hinübergehen wider mich. Aus Aschenruh zu Flammenqualen wieder aufgeschaffen. Bild auf! Wäre ich hier weg? Mir ist, als ob die Orgel mir den Atem versetzte. Gesang mein Herz im tiefsten löste. Pfeiler befangen mich. Das Gewölbe drängt mich. Luft! Verbirg dich. Sünd und Schande bleibt nicht verborgen. Luft, Licht, weh dir! Ihr Antlitzfinden verklärte von dir ab, die Hände dir zu reichen, schauert den reinen. Walpurgisnacht, Gegend von Schierke und Elend. Verlangst du dich nach einem Besenstiele? Ich wünsch dir mit den allerderbsten Back. Auf diesem Weg sind wir noch weit vom Ziele. Solange ich mich noch fresh auf meinen Beinen fühle, genügt mir dieser Knotenstock. Was hilft's, dass man den Weg verkürzt? Da wir unter Täler hinzuschleichen, dann diesen Felsen zu ersteigen, von dem der Quell sich ewig sprudelnd stürzt, das ist die Lust, die solche Pfade würzt. Der Frühling webt schon in den Birken und selbst die Fichte fühlt ihn schon. Sollte nicht auch auf unsere Glieder wirken? Fürwahr, ich spüre nichts davon. Mir ist es winterlich im Leibe. Ich wünsche Schnee und Frost auf meiner Bahn. Wie traurig steigt die unvollkommene Scheibe des roten Monds mit später Glut heran und leuchtet schlecht, dass man bei jedem Schritte vor einen Baum, vor einen Felsen rennt. Erlaubt, dass ich ein Irrlicht bitte. Dort sehe ich eins, das eben lustig brennt. Peter, mein Freund, darf ich dich zu uns fordern? Was willst du so vergebens lodern? Sei doch so gut und leucht uns da hinauf. Aus Ehrfurcht hoffe ich, soll es mir gelingen, mein Leiches naturell zu zwingen. Nur zickzack geht gewöhnlich unser Lauf. Er denkt's den Menschen nachzuahmen. Geh er nur grad den Teufelsnamen, sonst blase ich ihm sein Fleckerleben aus. Ich merke wohl, ihr seid der Herr vom Haus. Und ich will mich gerne euch bequemen. Allein bedenkt, der Berg ist heute zaubertoll. Und wenn ein Irrlicht euch die Wege weisen soll, so müsst ihr es so genau nicht nehmen. Fasse wacker meine Zipfel! Hier ist so ein Mittelgipfel, wo man mit Erstaunen sieht, wie im Berg der Mammon blüht. Seltsam glimmert durch die Gründe ein morgenrötlich trüber Schein. Und selbst bis in die tiefen Schlünde des Abgrunds wittert es hinein. Da sprühen Funken in der Nähe, ein ausgestreuter goldener Sand. Doch schau! In ihrer ganzen Höhe entzündet sich die Felsenwand. Erleuchtet nicht zu diesem Feste, Herr Mammon, prächtig den Palast? Ein Glück, dass du es gesehen hast. Ich spüre schon die ungestümen Gäste. Wie rast die Windsbraut durch die Luft? Mit welchen Schlägen trifft sie meinen Nacken? Du musst des Felsens alte Rippen packen, sonst stürzt sie dich hinab in dieser schlimmende Gruft. Ein Nebel verdichtet die Nacht. Höre, wie es durch die Wälder kracht. Aufgescheucht fliegen die Eulen. Her! Es splittern die Säulen ewig grüner Paläste, girren und brechen der Äste. Hörst du die Stimmen in der Höhe, in der Ferne, in der Nähe? Ja, den ganzen Berg entlang strömt ein wütender Zaubergesang. Hexenzug, dem Rock entziehen, die Stoppel ist gelb, die Saat ist grün. Dort sammelt sich der große Hauch, Herr Urian sitzt oben auf. Die alte Baumo kommt allein, sie reisen auf einem Mutterschwein. Baumo! Ehre, denn wem Ehre gebührt, Frau Baumo vor und angeführt. Ein tüchtig Schwein und Butter drauf, da folgt der ganze Hexenhauf. Welchen Weg kommst du her? Über den Ilsenstein, da guckt dich der Eul ins Nest hinein. Der Weg ist breit, der Weg ist lang, was ist das für ein toller Drang? Die Gabel stickt, der Besen kratzt, das Kind erstickt, die Mutter platzt. Der Mond verwirrt sich gern, sausen sprüht das Zauberchor, viel tausend Feuerfunken hervor. Das drängt und stößt, das rutscht und klappert, das zischt und quirrt, das zieht und plappert, das leuchtet, sprüht und stinkt und brennt, ein wahres Hexenelement. Nur fest an mir, sonst sind wir gleich getrennt. Wo bist du? Hier! Was, doch schon hingerissen? Da werde ich Hausrecht brauchen müssen. Platz, Junker Voland kommt! Platz, süßer Pöbel! Platz, hier, Dr. Kassimis! Und nun mit einem Satz, lass uns aus dem Gedränge weichen. Es ist zu toll, so scharf für meinesgleichen. Du Geist des Widerspruchs, nur zu! Du magst mich führen! Ich denke doch, das war recht klug gemacht. Zum Brocken wandeln wir in der Walpurgisnacht, um uns beliebig nun hier selbst zu isolieren. Da sieh nur, welche bunten Flammen. Es ist ein munterer Club beisammen. Im Kleinen ist man nicht allein. Doch droben möchte ich lieber sein. Schon sehe ich Glut und Wirbelrauch. Dort strömt die Menge zu dem Bösen. Da muss ich manches Rätsel lösen. Doch manches Rätsel knüpft sich auf. Zum jüngsten Tag fühl ich das Volk gereift, da ich zum letzten Mal den Hexenberg ersteige. Und weil mein Fässchen trübe läuft, so ist die Welt auch auf der Neige. Ihr Herren, geht nicht so vorbei, lasst die Gelegenheit nicht fahren. Aufmerksam blickt nach meinen Waren, es steht da hier gar mancherlei. Und doch ist nichts in meinem Laden, dem keiner auf der Erde gleicht, das nicht einmal zum tüchtigen Schaden der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch ist hier, von dem nicht Blut geflossen. Kein Kelch, aus dem sich nicht in ganz gesundem Leib verzehrt heißes Gift ergossen. Kein Schmuck, der nicht ein liebenswürdig Weib verführt. Kein Schwert, das nicht den Bund gebrochen, nicht etwa hinterrücks den Gegenmann durchstochen. Frau Muhme, sie versteht mir schlecht die Zeiten. Getan, geschehen, geschehen, getan. Verlegt sie sich auf Neuigkeiten, nur Neuigkeiten ziehen uns an. Wer ist denn das? Betrachte sie genau. Lilith ist das. Wer? Adams erste Frau. Nimm dich in Acht vor ihren schönen Haaren, vor diesem Schmuck, mit dem sie einzig prangt. Wenn sie damit den jungen Mann erlangt, so lässt sie ihn so bald nicht wieder fahren. Dass ich mich nur nicht selbst vergesse, nenne ich mir das doch eine Messe. Der ganze Strudel strebt nach oben. Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. Schönes Kind allein und ferne stehen. Sie schiebt sich langsam nur vom Ort. Sie scheint mit geschlossenen Füßen zu gehen. Ich muss bekennen, dass mir deucht, dass sie dem guten Gretchen gleicht. Lass das nur stehen, dabei wird's niemand wohl. Es ist ein Zauberbild, ist leblos, ein Idol. Ihm zu begegnen ist nicht gut. Vom starren Blick erstarrt des Menschen Blut. Für wahre sind die Augen eines Toten, die eine liebende Hand nicht schloss. Das ist die Brust, die Gretchen mir geboten. Das ist der süße Leib, den ich genoss. Das ist die Zauberei, du leicht verführter Tor. Denn jedem kommt sie wie sein Liebchen vor. Welcher Wonne, welcher Leiden, ich kann von diesem Blick nicht scheiden. Wie sonderbar muss diesen schönen Hals ein einzig rotes Schnürchen schmücken. Nicht breiter als ein Messerrücken. Ganz recht, ich sehe es ebenfalls. Sie kann das Haupt noch unterm Arme tragen, denn Perseus hat sie ja abgeschlagen. Nur immer diese Lust zum Wahn. Komm doch das Hügelchen heran. Hier ist's so lustig wie im Prater. Da seh ich junge Hexchen nackt und bloß und alte, die sich klug verhüllen. Seid freundlich, nur um meinetwillen. Die Mühe ist klein, der Spaß ist groß. Im Elend, verzweifelnd, erbärmlich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen. Als Missetäterin im Kerker zu entsetzlichen Qualen eingesperrt, das holde, unselige Geschöpf. Bis dahin, dahin! Verräterischer, nichtswürdiger Geist, und das hast du mir verheimlicht. Steh nur, steh! Wälze die teuflischen Augen ingrimmend im Kopf herum. Steh und trotze mir durch deine unerträgliche Gegenwart. Gefangen! Im unwiederbringlichen Elend! Bösen Geistern übergeben und errichten der gefühllosen Menschheit. Und mich wiegst du in dessen abgeschmackten Zerstreuungen, verbirgst mir ihren wachsenden Jammer und lässest sie hilflos verderben. Sie ist die Erste nicht. Hund, abscheuliches Tier! Die Erste nicht. Jammer, Jammer! Von keiner Menschenseele zu fassen, dass mehr als ein Geschöpf in die Tiefe dieses Elends versank, dass nicht das Erste genug tat für die Schuld aller Übrigen in seiner windenden Todesnot vor den Augen des ewig Verzeihenden. Mir wühlt es Mark und Leben durch das Elend dieser Einzigen. Du grinsest gelassen über das Schicksal von Tausenden hin. Nun sind wir schon wieder an der Grenze unseres Witzes, da, wo euch Menschen der Sinn überschnappt. Warum machst du Gemeinschaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kannst? Willst fliegen und bist vom Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns dir auf oder du dich uns? Ja, fletsche deine gefräßigen Zähne mir nicht so entgegen. Mir ekels. Großer, herrlicher Geist, der du mir zu erscheinen würdigtest, der du mein Herz kennst und meine Seele. Warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden weidet und am Verderben sich letzt? Endigst du? Rette sie oder wehe dir, den grässlichsten Fluch über dich auf Jahrtausende! Rette sie! Wer war es, der sie ins Verderben stürzte, ich oder du? Bring mich hin, sie soll frei sein! Und die Gefahr, der du dich aussetzest? Wisse noch, liegt auf der Stadt Blutschuld von deiner Hand. Über das erschlagenen Städte schweben rächende Geister und lauern auf den wiederkehrenden Mörder! Führe mich hin, sage ich, und befreie sie. Ich führe dich, und was ich tun kann, höre. Habe ich alle Macht im Himmel und auf Erden? Bis Türen erst Sinne will ich umnebeln, bemächtige dich der Schlüssel und führe sie heraus mit Menschenhand. Ich wache, die Zauberpferde sind bereit, ich entführe euch, das vermag ich. Auf und davon! Was leben die dort um den Rabenstein? Weiß nicht, was sie kochen, schaffen. Schwimmen auf, schwimmen ab, neigen sich, beugen sich. Eine Hexenzunft. Sie streuen und weinen. Vorbei, vorbei. Mich fasst ein längst entwohnter Schauer. Der Menschheit ganzer Jammer fasst mich an. Hier wohnt sie? Hinter dieser feuchten Mauer? Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn. Du zauderst, zu ihr zu gehen? Du fürchtest, sie wiederzusehen? Fort! Dein Zagen zögert den Tod heran. Sie ahnet nicht, dass der Geliebte lauscht. Die Ketten klirren, hört das Stroh, das rauscht. Weh, weh! Sie kommen, bitterer Tod! Still, still! Ich komme dich zu befreien. Bist du ein Mensch, so fühle meine Not. Du wirst die Wächter aus dem Schlafe schreien. Wer hat dir, Henker, diese Macht über mich gegeben? Du holst mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und lass mich leben. Ist morgen früh nicht zeitig genug? Bin ich doch noch so jung und soll schon sterben. Fasse mich nicht so gewaltsam an. Schone mich. Was habe ich dir getan? Nicht vergebens flehen, habe ich dich doch mein Tage nicht gesehen. Werde ich den Jammer überstehen? Ich bin nun ganz in deiner Macht. Lass mich nur erst das Kind noch tränken. Ich herzte es diese ganze Nacht. Sie nahmen mir es, um mich zu kränken. Und sagen nun, ich hätte es umgebracht. Niemals werde ich wieder froh. Ein Liebender liegt dir zu Füßen, die Jammerknechtschaft aufzuschließen. Oh, lass uns knien, die Heiligen anzurufen. Sieh, unter diesen Stufen, unter der Schwelle, sieh dir die Hölle. Der Böse mit furchtbarem Grimme macht ein Getöse. Gretchen! Gretchen! Das war des Freundes Stimme. Wo ist er? Ich habe ihn rufen hören. Ich bin frei. Mir soll niemand wehren. An seinen Hals will ich fliegen, an seinem Busen liegen. Er rief, Gretchen. Er stand auf der Schwelle, mitten durchs Heulen und Klappen der Hölle, durch den grimmigen, teuflischen Hohn. Erkannte ich den süßen, den liebenden Tod. Ich bin's. Du bist's. Komm mit, komm mit. O Weiler, weil ich doch so gerne, wo du weilest. Eile, wenn du nicht eilest, werden wir es teuer büßen müssen. Wie? Du kannst nicht mehr küssen, mein Freund. So kurz von mir entfernt und hast Küssen verlernt? Warum wird mir in deinem Halse so bang, wenn sonst von deinen Worten, deinen Blicken ein ganzer Himmel mich überdrang und du mich küsstest, als wolltest du mich ersticken? Küsse mich! Sonst küsse ich dich. Oh weh, deine Lippen sind kalt, sind stumm. Wo ist dein Leben geblieben? Wer brachte mich drum? Komm, folge mir, Liebchen, fasse Mut. Ich herze dich mit tausendfacher Glut, nur folge mir, ich bitte dich nur dies. Und bist du's denn? Und bist du's auch gewiss? Ich bin's, komm mit. Du machst die Fesseln los? Nimmst wieder mich in deinen Schoß? Wie kommt es, dass du dich vor mir nicht scheust? Und weißt du denn, mein Freund, wen du befreist? Komm, komm, schon weicht die tiefe Nacht. Meine Mutter habe ich umgebracht. Mein Kind habe ich ertränkt. War es nicht dir und mir geschenkt? Dir auch. Du bist, ich glaube es kaum. Gib deine Hand. Es ist kein Traum. Deine liebe Hand. Ach, aber sie ist feucht. Wische sie ab. Wie mich deucht das Blut darauf. Stecke den Degen ein. bitte dich drum! Lass das Vergangene vergangen sein, du bringst mich um! Nein! Du musst übrig bleiben. Ich will dir die Gräber beschreiben. Für die musst du sorgen, gleich morgen. Der Mutter den besten Platz geben. Meinen Bruder sogleich daneben. Mich ein wenig beiseite, nur nicht gar zu weit. Das Kleine mir an die rechte Brust. Niemand wird sonst bei mir liegen. Mich an deine Seite zu schmiegen, das war ein süßes, ein holdes Glück. Aber es will mir nicht mehr gelingen. Wie ist das, müsste ich mich zu dir zwingen? Anschließest du mich von dir zurück? Und doch bist du's und blickst so gut, so fromm. Fühlst du, dass ich es bin? So komm! Ich darf nicht fort. Für mich ist nicht zu hoffen. Was hilft es fliehen? Sie lauern doch mir auf. Es ist so elend, betteln zu müssen. Und noch dazu mit bösem Gewissen. Es ist so elend, in der Fremde schweifen. Und sie werden mich doch ergreifen. Besinne dich doch nur einen Schritt, so bist du frei. Wären wir nur den Berg vorbei. Da sitzt meine Mutter auf einem Stein. Es fasst mich kalt beim Schopfe. Da sitzt meine Mutter auf einem Stein und wackelt mit dem Kopf. Der Tag graut, Liebchen, Liebchen. Tag. Ja, es wird Tag. Der letzte Tag dringt herein. Mein Hochzeitstag sollte es sein. Sag niemand, dass du schon bei Gretchen warst. Weh, in meinem Kranze. Es ist eben geschehen. Die Menge drängt sich. Man hört sie nicht. Der Platz, die Gassen können sie nicht fassen. Die Glocke ruft. Das Stäbchen bricht. Ah, wie sie mich binden und packen. Oh, wär ich nie geboren. Auf! Oder ihr seid verloren! Unnützes Zagen, Zaudern und Plaudern! Meine Pferde schauen und der Morgen dämmert auf! Was steigt aus dem Boden herauf? Wer? Wer? Schicke ihn fort! Was will der an dem heiligen Ort? Er will mich! Du sollst leben! Gericht Gottes! Dir hab ich mich übergeben! Komm, komm! Ich lasse dich mit dir im Stich! Nein, bin ich, Vater! Rette mich! Ihr Engel, ihr heiligen Scharen, lagert euch umher, mich zu bewahren! Heinrich, mir graut's vor dir. Sie ist gerichtet!